Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. So, wir sind heute mit dem Engel und wir haben den Jensen Seitenbusch hier und der hat sich Gedanken gemacht, wie man einen Online-Parteitag machen könnte. Im Pad gibt es da auch Links dazu, er hat auch was dazu geschrieben. Ich sehe das ja etwas zweischneidig, weil ich finde es ja so schön, wenn die Piraten alle auf einer Stelle sind und sich dabei treffen. Aber vielleicht sagst einfach ein paar Worte dafür, die es zusammenfassen. Ja, vielen Dank, Kira. Das ist auch übrigens gar nicht ausgeschlossen in meinem Modell, dass wir uns trotzdem an einem Ort noch alle treffen, nämlich als Option zur endgültigen Abstimmung. Ich habe das Pad jetzt nicht im Kopf, aber ich würde gerne auch mit dem Pad arbeiten heute, weil es mir zum einen natürlich um den Artikel selbst geht, beziehungsweise um die Diskussion. Es gab inzwischen auch schon mehrere andere Dinge. Ich war in einem Gespräch mit den SMV-Arbeitsgruppe. Wir haben auch schon mal über die Bundeskiste den Aspekt gesprochen. Ich würde eigentlich gerne heute nach einer gewissen Anfangsdiskussion, wo vielleicht die allgemeinen Sachen nochmal diskutiert werden, gerne irgendwann einmünden in die produktive Diskussion, welche Elemente von so einem Online-Parteitag wir eventuell schon produktiv nutzen könnten in Hinsicht auf den nächsten Bundesparteitag in Neumarkt. Da gibt es ja doch auch so einige Sorgen, dass der produktiv wird. Daraus hat sich ja auch schon eine Initiative Gemeinsames Wahlprogramm gebildet. Und ich bin der Meinung, um das vorwegzuschicken, dass gewisse Elemente von meinem Vorschlag problemlos zu Neumarkt hinzugefügt werden könnten, um da eine deutlich größere Schlagkraft zu entwickeln, sozusagen, dass wir mehr diskutieren und abstimmen können, als wir das sonst könnten, wenn wir uns nur auf diese zwei Tage konzentrieren. Dann will ich aber kurz mal für diejenigen, die vielleicht nicht unbedingt den langen Text in meinem Blog gelesen haben, grob sagen, worum es überhaupt geht. Der Hintergrund, warum ich nochmal überhaupt darüber geschrieben habe, war natürlich auch letztendlich die Nachbereitung von Bochum, wo doch jetzt viele Leute gesagt haben, mein Gott, so viele 700 Anträge hat man im Vorfeld und wie viel haben wir jetzt davon geschafft? Da war die Quote eben nicht so gut. Und ich habe mich daran erinnert, beziehungsweise auch in diesem Jahr öfter mit verschiedenen Schweden nochmal über deren Modell gesprochen, dass die schwedische Piratenpartei so einen Online-Parteitag ja abhält. Das hat sie auch in diesem Herbst wieder getan. Und grob gesagt haben die dafür eine Software. Man kennt zum Beispiel Adhocracy, aber man könnte auch an ein einfaches Internetforum denken, wo eben dann die Teilnehmer eines solchen Online-Parteitags eingeloggt sind, dann sozusagen nicht verbal, sondern schriftlich diskutieren. Und das eben nicht über zwei Tage, sondern in dem Fall in Schweden sogar 6 Wochen. Ich hätte jetzt hier 4 Wochen vorgeschlagen. Und am Ende wird dann irgendwie abgestimmt. Das Abstimmen stellen wir vielleicht am Anfang erstmal zurück, weil das ist natürlich sehr detailliert interessant, weil da eben diese ganzen Computerprobleme auftreten, wo man dann wirklich genau hingucken muss. Das allgemeine Ding ist aber relativ unspezifisch und ich will es auch eigentlich gerne immer untechnisch halten, zunächst mal, weil es eine Frage der Organisation im Wesentlichen ist und uns wird allerdings auch noch beschäftigen, der juristische Aspekt sicherlich, wenn wir das dieses Jahr testen wollen, weil natürlich für die Bundestagswahl, das dann auch wasserdicht sein muss. Der allgemeine Vorschlag ist also der, wir machen eine 4-wöchige Online-Diskussion über all die ganzen Anträge, die wir haben. Und das hat ganz viele verschiedene Vorteile, wie man sich schon vorstellen kann. Erstens muss man nicht anreisen zunächst mal für die Diskussion. Das kann man während dieser 4 Wochen von zu Hause machen. Wenn man gar keinen Computer hat, könnte man das in diesen 4 Wochen zum Beispiel auch auf einem Treffen seines Stammtisches machen. Wenn man Hilfe benötigt bei der Nutzung von Computern oder generell solche Hilfe benötigt, kann man das auch mit Assistenz von Leuten machen bei sich zu Hause oder auf einem Stammtisch. Kurz gesagt, 4 Wochen permanente Möglichkeit, sich zu den ganzen Dingen zu äußern, ist natürlich eine sehr große Entspannung. Man hat kein Problem, dass man mal 3 Wochen in Urlaub fährt und kann trotzdem noch teilnehmen und so weiter und so fort. In diesen 4 Wochen würde man dann also ganz abstrakt gesagt die ganzen Anträge, die jetzt auch im Vorfeld durch so eine Antragskommission gehen und zu bestimmten Fristen gestellt werden, genau wie sonst immer, würde man dann diskutieren. Der Vorschlag, den ich gemacht habe, hat jetzt noch 2 weitere Aspekte und zwar die sogenannte Instanzierung, das heißt, ich möchte im Unterschied zu dem einen Aspekt der ständigen Mitgliederversammlung im Zusammenhang mit der Bundeskiste 2 Probleme lösen, die ich da gesehen habe. Ich möchte nämlich tatsächlich, dass man sich für diesen Online-Parteitag auch dediziert anmelden muss, genauso wie man das bisher bei dem normalen Parteitag machen muss. Es würde also nicht automatisch so sein, nur weil ich in irgendeiner Mitgliederdatenbank stehe, bin ich da auf einmal irgendwie im Spiel, sondern ich kann auch sagen, ich will vielleicht gar nicht teilnehmen, ich bin vielleicht im Ausland oder habe gar keine Lust, will lieber passives Mitglied sein. In diesem Falle würde ich also vorschlagen, wir machen eine Akkreditierung auch für einen Online-Parteitag. Das ist ein interessanter Teil. Diese Akkreditierung kann natürlich im einfachsten Fall auch elektronisch vor sich gehen, zum Beispiel ähnlich wie die bekannten Lime-Survey-Umfragen, die ihr vielleicht schon kennt. Die werden ja immer mal im Vorfeld auch verschickt mit so Tokens, wo man eben die E-Mail-Adressen auch nutzt aus der Mitgliederdatenbank. So könnte man ähnlich sagen, hier einmal eine Rundmail machen, so nach dem Motto, ihr könnt euch jetzt hier da anmelden zum Online-BPT oder auch nicht. Und wenn man da draufklickt und sich einträgt, kriegt man meinetwegen irgendeine Nummer, so ähnlich wie man die schon hatte, wenn man jetzt in Bochum war, und dann kriegt man so ein kleines Armbändchen mit so einer Nummer drauf. Dann ist man eben der akkreditierte Nummer 33571 und ist für diesen Online-BPT akkreditiert. Und dann würde ich eben vorschlagen, um das Ganze von unseren ganz vielen klassischen Medien zu trennen, die wir online ja auch haben, und auch noch einige andere Vorteile davon zu haben, die ich gleich noch erkläre, hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass man die Diskussionsmedien, zum Beispiel ein Forum oder auch ein Wiki-Arguments-Instanz, wenn man die selber machen will, komplett neu macht. Wir nehmen also ein leeres Stück Software her, meinetwegen ein weiteres Forum, und die ganzen Akkreditierten kriegen dann da eben so einen Account, andere Leute eben nicht, die können es vielleicht trotzdem lesen, aber die können dann eben nicht schreiben, wenn sie nicht akkreditiert sind. Und die fleißige Antragskommission, die es ja auch zum Glück letztes Mal gab, die würde genau wieder so ein Antragsheft erstellen, und dann würde man diese ganzen Anträge einfach schlicht in dieses Forum gießen. Das heißt, zum Beispiel im einfachsten Fall hätte jeder Antrag einen Diskussionsfaden, und dann können die ganzen akkreditierten Piraten da sich die Finger wund diskutieren. So weit, so einfach. Und dann kann man auch verschiedene andere Medien natürlich nehmen. Es ist jetzt nicht exklusiv gedacht. Und mit diesen ganzen Medien zusammen, das ist dann sozusagen die Öffentlichkeit des Bundesparteitags in dem Sinne. Und am Schluss würde man dann eben abstimmen. Und beim Abstimmen ist natürlich der Knackpunkt sozusagen, das ist klar. Das kann man eben nicht gleichzeitig online geheim und sonst was machen. Da hat man diese ganze Wahlcomputer-Problematik, die man auch in Liquid Feedback schon hat, wenn man eben nicht offen abstimmen will. Jetzt wissen wir alle Wahlproblematik. Einerseits Personenwahl muss immer irgendwie geheim möglich sein oder sogar geheim sein. Und auch wegen des Minderheitenschutzes ist es im Parteiengesetz üblich, dass immer eine Möglichkeit gegeben sein muss, dass man bestimmte Dinge auch online geheim abstimmen kann, auf Antrag zum Beispiel. Ich glaube, das ist relativ unstrittig, auch juristisch, dass man das nicht abbitten kann. Deswegen hatte ich jetzt vorgeschlagen, im einfachsten Fall, dass man entweder am Ende dieses vierwöchigen Zeitraums sich tatsächlich für ein oder zwei Tage irgendwo trifft, wie zum Beispiel in Neumarkt, und einfach anreist, aber da nicht mehr diskutiert, sondern da nur noch abstimmt. Man könnte sich also vorstellen, wenn diese Zettel für Neumarkt, die man dann gedruckt kriegt, parallel zu dem Antragsbuch entwickelt und gedruckt werden, wie das sozusagen in dieses gedachte Online-Parteitagsforum eingegossen wird, wenn das synchron alles gemacht wird, was IT-technisch trivial ist, würde ich mal sagen, dann könnte man die ganze Diskussion ins Vorfeld verlegen, könnte sich irgendwo treffen und tatsächlich verifizierbar abstimmen. Da hat man natürlich den Nachteil, dass sicherlich nicht so viele Leute wie online diskutieren, hinterher Neumarkt sind und abstimmen. Das ist sicherlich nicht perfekt. Und deswegen hatte ich zusätzlich, wenn man jetzt den Online-Parteitag ein bisschen weiterdenkt, jetzt nicht für dieses Jahr vielleicht, sondern für nächstes Jahr und weiterentwickeln möchte, auch die Möglichkeit vorgeschlagen, dass man das eben dezentral macht. Das heißt tatsächlich, so wie man es von der Bundestagswahl kennt, man hat so quasi ein Wahllokal bei sich im Kreisverband, oder im Extremfall, wenn man keinen Kreisverband hat, so muss man eben zu seiner Landesverbandsgeschäftsstelle fahren und wirft dann sein Zettelchen ein, was man eben zugeschickt kriegt oder sich ausdrucken kann. Das ist alles relativ unwichtig. Das wäre sozusagen die Variante, wo man überhaupt nirgendwo hinreisen muss und sich trifft. Das ist dann für Kira nicht so schön, aber man kann natürlich auch eine andere Möglichkeit nutzen, um sich mal zu treffen und gemütlich ein Bierchen zu trinken. Das würde auf jeden Fall die Problematik lösen, dass man vielleicht sonst 10.000 Leute beim Diskutieren hat, aber nur 1.000 Leute in Neumarkt, die abstimmen. Das ist natürlich ein gewisses Missverhältnis. Überhaupt ist ja eines der Hauptprobleme bei uns, dass wirklich relativ wenige prozentual dann doch auf dem Bundesparteitag von den Mitgliedern bestimmen, wo es lang geht. Selbst wenn man vielleicht hoffen kann, dass es in irgendeiner Weise repräsentativ sein sollte. Gut, und am Ende dieses Online-Parteitags, ob man den jetzt eben elektronisch, dezentral oder auch vor Ort die alle abstimmt, würde trotzdem damit auch dieser vierwöchige Zeitraum für die Online-Diskussion in diesen dafür bestimmten Medien zu Ende gehen. Die würde man dann wieder schließen, genau wie man sozusagen sonst sein Armbändchen wegnimmt, wegschmeißt am Ende, wenn man aus Bochum abreist, ist man dann eben nicht mehr der akkreditierte 33.502. Das schmeißt man dann in Müll, genauso wird dann dieses Forum wieder zugemacht, wird unter Umständen sogar anonymisiert, das heißt, man könnte theoretisch da sogar die ganzen akkreditierten Nummern rauslöschen. Man kann die ganze Diskussion trotzdem aufbewahren, anonymisiert, wenn man das möchte, und sozusagen irgendwie archivieren zum Nachgucken oder sonst was. Das wäre alles sehr einfach und hätte schön getrennt diesen ganzen öffentlichen Krams zu diesem Parteitag. Ja, das ist erstmal, jetzt habe ich ziemlich lang am Stück geredet. So die grobe Idee. Jetzt können wir vielleicht erstmal eine grobe Fragerunde machen oder sowas. Ja, ich hatte sich. Na, doch, Piratos. Ja, hallo, hört ihr mich? Ja. Super. Hallo Jens. Also ich habe das jetzt gerade das erste Mal gehört und finde, das klingt ziemlich gut. Aber noch eine kurze Nachfrage, weil ich es vielleicht nicht ganz richtig verstanden habe. In diesem quasi Wahlforum, also in diesem Forum, in dem vorab diskutiert wird, tritt dort jeder nur als Nummer auf? Also ist nicht erkenntlich anhand der Nummer, wer sich da äußert, wenn dann diskutiert wird? Das fände ich persönlich sehr positiv, weil dann diese ganze Egomanie, die man auf den Mailinglisten und auch in den Foren erlebt, wahrscheinlich ein bisschen abebbt. Ansonsten hätte ich natürlich auch wieder ein bisschen die Sorge, dass da sehr viel getrollt wird, und wie kann man das verhindern? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Witzig, dass du das direkt so siehst, weil das sehe ich eigentlich auch so, dass das eher ein Vorteil ist, wenn man da nicht namentlich auftritt. Aber es wird höchstwahrscheinlich trotzdem so sein, dass die üblichen Parteipromis natürlich ihre Beiträge dann mit ihrem Namen zeichnen vielleicht. Und das kann man auch gar nicht verhindern, das würde ich auch gar nicht verhindern wollen. Da ist das Hauptproblem gar nicht mal unbedingt, dass man guckt, wer sich namentlich outet oder wer nicht. Letztendlich ist es in Bochum ja auch so, wenn jemand ans Mikro geht, dessen Gesicht ein bisschen bekannter ist, kennen eben die meisten Leute ihn. Und wenn jemand da ist, den keiner kennt, dann kennt ihn auch keiner. Man stellt sich da am Mikro ja auch meistens nicht vor. So ähnlich wird es sicherlich online auch sein. Das Hauptproblem, was ich da wirklich sehe, ist, dass man vermeiden muss natürlich, dass jemand unter falschem Namen auftritt. Weil das kannst du natürlich da schwerer verhindern als in einer großen Halle, wo dann jeder meistens schon wenigstens von dem einen oder anderen bekannt ist. Das heißt, wenn ich mich dann als jemand anders ausgebe online, das sollte vermieden werden. Da müsste man dann sozusagen korrektiv bilden, irgendwie Leute, die immer drüber gucken, oder die Möglichkeit geben, dass man unter den Akkreditierten, dass jeder selber die Möglichkeit hat zu gucken, ob jemand in seinem Namen auftritt. Da gibt es Möglichkeiten, die unproblematisch sind, das müsste man aber wohl machen. Ansonsten sehe ich das auch so, dass gerade schon die entzerrte Zeit von 4 Wochen vermeidet solche Zuspitzungen, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch diese ganz merkwürdige Dynamik, die ja so ein Parteitag manchmal annimmt, dass auf einmal alles ganz aufgeregt ist und hektisch, weil irgendjemand irgendwelche Reizworte benutzt, absichtlich oder unabsichtlich irgendwie Chaos reinbringt und so weiter und so fort. Das wird sicherlich extrem viel entspannter sein, sodass wir da wirklich wahrscheinlich viel sachorientierter vorgehen können. Das denke ich auch. Ich würde es aber, wie gesagt, an der Stelle nicht restringieren auf die Nummer. Wie gesagt, das ist ja ähnlich, wie wenn du zum Mikro gehst. Du hast zwar deine Nummer am Arm, aber du sagst im Allgemeinen ja meist weder deine Nummer noch deinen Namen, wenn du jetzt einen Wortbeitrag zu irgendeinem Antrag machst. Okay, Justus. Ja, hallo Jens. Ich war vorhin sehr nett angetan. Wir haben gerade in Bavue eine ähnliche Diskussion und ich habe mit einem Kollegen noch zusammen auch was Ähnliches entwickelt sozusagen. Die Idee, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es, die Diskussion an sich von der Entscheidungsform zu trennen und dann quasi mit einer beliebigen Entscheidungsform, die man sozusagen sich frei auswählen kann, zu arbeiten. Ist es so korrekt? Ja, also der wesentliche neue Aspekt bei dem, was ich geschrieben habe im Blog, ist eigentlich das Dezentrale, weil wir ja im Moment so ein bisschen zwischen Präsenzparteitag und SMV hin und her hängen. Beides ist irgendwie unbefriedigend, aus verschiedenen Gründen allerdings. Und Der Online-Parteitag ist an sich ja nicht spektakulär, sagen wir mal. Wie gesagt, andere machen sowas ja auch schon. Das ist eben das Wichtigste, ist eben, dass man es mit einer verbindlichen Abstimmungsmöglichkeit verbindet. Theoretisch kann man natürlich bestimmte Sachen auch online abstimmen. Ich habe auch in einem Beitrag sogar gesagt, man könnte auch eine leere Liquid Feedback Instanz oder eine normale Solid Feedback, was weiß ich, Instanz dahinter hängen, die man befüllt, wo Leute abstimmen, solange bei jeder Abstimmung, die da gemacht wird, theoretisch eben die Möglichkeit besteht, dass einer sagt, ich will geheim abstimmen und diese Abstimmung dann eben nicht dort stattfinden. Und für diese, in dem Falle Ausnahmen oder auch von mir aus für die Regel, wenn das gewünscht ist, würde eben einerseits diese nachträgliche Präsenz Tag oder eine begleitende dezentrale Abstimmung gehen. Und das Interessante an diesem Dezentralen ist eben, dass es nicht nur die dezentrale Abstimmung geben kann, so wie ich das jetzt skizziert habe, sondern theoretisch kann man diesen ganzen Aspekt dezentralisieren. Man kann nämlich theoretisch auch schon die Akkreditierung dezentral machen. Man könnte sozusagen den ganzen Parteitag mit Online-Medien aber in den Gliederungen stattfinden lassen, wenn man sich das genau überlegt. Und das hat ganz viele interessante Facetten. Aber du hast recht, ich interessiere mich natürlich für das Organisatorische grob. Aber Online-Parteitag ist natürlich auch an sich für uns wichtig, weil wir natürlich auch einen Anspruch haben, diese Medien zu unserem Vorteil vernünftig zu nutzen und so weiter und so fort, klar. Habe ich die Frage jetzt richtig verstanden, Justus? Oder habe ich sie falsch verstanden? Ja, richtig verstanden. Justus ist sowieso gleich wieder dran, also fast gleich. Zuerst ist Holger dran. Holger, ich habe dich gesehen. Holger? Bist du bei Zuhörer? Wo ist dieser Holger? Okay, ich sehe ihn gerade nicht. Dann bitte warte mit Justus. Ich weiß nicht, wo Holger ist. Okay. Ja, die nächste Frage, die ich dann hatte, war Thema Diskussion. Du sagst ja, die Akkreditierung braucht man vor allem für die Diskussion. Da stellt sich mir jetzt die Frage, auf dem Bundesparteitag bestünde zwar rein theoretisch dazu die Möglichkeit, nicht Mitglieder von der Diskussion auszuschließen, aber wirklich kontrollieren tut eigentlich niemand, ob jemand, der sich ans Mikrofon stellt, so ein Bändchen hat. Daher meine Frage, ob es überhaupt notwendig ist, gerade in der Diskussionsphase nicht Mitglieder auszuschließen. Ja, genau genommen sind die nicht wirklich ausgeschlossen. Ich halte es aber doch für sinnvoll, das so zu machen, dass man instanzierte Medien mit akkreditierten Accounts verbindet, weil das sonst total ausuferst. Du willst ja jetzt auch nicht ein riesen Moderatorenteam dahin haben. Diese elektronische Akkreditierung hat natürlich, genau wie du sagst, tatsächlich ein höheres Potenzial, automatisiert schon bestimmte Regeln einzuhalten, die wir bisher nie kontrolliert haben. Sowohl bei diesen Sachen, wer überhaupt Rederecht hat, als auch bei Abstimmungsdingen. Man kann solche verteilten Tokens dann eben wirklich verifizieren und immer alles diese Sachen tun. Ich habe aber schon direkt dazu gesagt, dass ich diese Online-Medien in keinem Falle nicht öffentlich machen will. Das heißt, faktisch wird es so sein, dass die ganze Diskussion sowieso im Internet nachlesbar ist für jeden und alle. Und ich hoffe, beziehungsweise ich glaube auch, dass es ohnehin passiert, dass die verschiedenen Aspekte, wenn die interessant sind, sich auch in ganz vielen anderen Medien, sei es in Parteimedien oder auch in Medien, wo eben andere Leute diskutieren, sowieso parallel stattfinden wird. Das heißt, wenn wir, was weiß ich, zum Beispiel irgendeinen Antrag zu Tierschutz in diesem Falle hätten, wird es wahrscheinlich sowieso sein, dass eine Handvoll Leute, die Piraten sind, die akkreditiert sind zu dem Thema, zwar da diskutieren, aber gleichzeitig dann an einer anderen Stelle von Leuten, die nicht Mitglied sind, irgendwie auch parallel so gesagt wird, ach guck mal da, mit Link kann man ja machen, die diskutieren da gerade, das finde ich aber scheiße, weil und so weiter. Das heißt, es ist ohnehin ein offenes Medium, nur mit der einzigen Einschränkung, dass an dieser Stelle des Online-Parteitag-Mediums andere Leute kein Schreibrecht haben. Das finde ich aber ehrlich gesagt legitim. Ich hätte aber auch gar kein Problem damit, dass sozusagen das als Positivum gesehen wird, wenn ich als Parteimitglied gleichzeitig in diesen 4 Wochen natürlich auch diese Spin-offs in andere Medien wahrnehme und die zu einer Entscheidung führen. Das ist ja gerade das Schöne daran, dass es wird dann viel einfacher sein, wenn ich wenn ich zum Beispiel über eine Rentendebatte nachdenke, dann habe ich eben nicht nur die 10 Minuten Zeit auf dem Bundesparteitag, die Validität von einem bestimmten Argument von jemandem zu prüfen, der einfach mal so behauptet, das geht nicht, weil im Sozialgesetzbuch Nummer 3 Absatz 17 steht, bla bla bla. Das kann ich ja vor Ort überhaupt nicht nachgucken. In diesem Falle hätte ich genug Zeit, mir auch Rat auch online oder auch offline natürlich sowieso einzuholen und das auf Validität zu prüfen und kann auch Fachdiskussionen oder eben ganz andere Öffentlichkeiten mit einbinden. Das ist eben nicht ausgeschlossen, aber ich würde ungern wirklich die gesamte Internetwelt in unser Parteiforum an der Stelle reinnehmen. Ich glaube, das ist nicht wirklich pragmatisch, aber ich sehe, wie gesagt, auch als überhaupt gar nicht wirkliche Einschränkung an. Gut, jetzt haben wir den Entropie. Ich dachte, der Michael hat noch eine Frage, der schreibt gerade seine Frage. Vielleicht kannst du die mal kurz vorlesen, dann komme ich erst dann dran. Er schreibt aber noch, wie du richtig siehst. Jetzt mach doch Entropie, du hast so früh eingetragen. Ich habe so viel zu sagen. Also zunächst mal zu dem Argumentieren. Wir haben letztes Wochenende in Bayern einen Parteitag gehabt, der ein Rekordparteitag war, mit 82 behandelten Anträgen. Und alle waren sehr zufrieden, dass das so effizient und gut lief. Und wir haben, das kommt wahrscheinlich daher, weil wir halt viele neue Konzepte ausprobiert haben. Dazu gehört unter anderem auch, dass wir Wiki-Arguments davor aufgesetzt haben, sodass alle Leute die Anträge im Vorein schon mal bewerten konnten und dort Argumente für Pro und Contra eintragen konnten. Also da haben wir unten einen Link und das ist praktisch eine Möglichkeit, die ist leicht umzusetzen. Und wir hatten das so gemacht, dass jedes Mitglied in Bayern konnte da sich einen Account besorgen und es konnte einfach mit der E-Mail-Adresse überprüft werden. Und dann konnte man praktisch mit quasi Trollschutz das benutzen. Also so ein System wäre eigentlich jetzt schon möglich, wir hätten alles dafür da und könnten es sofort umsetzen. Dann noch eine zweite positive Nachricht, das was Jens jetzt vorgeschlagen hat, diesen Online-Parteitag, das gab es im Prinzip schon letzten Bundesparteitag als Satzungsänderungsantrag. Das ist dieser Satzungsänderungsantrag Nummer 2, nennt sich allerdings Mitgliederentscheid. Und nicht Parteitag, weil aus rechtlichen Gründen kann man das leider nicht als Parteitag sehen. Also ein Parteitag hat gewisse Anforderungen laut Parteiengesetz, nämlich dass die Möglichkeit von Austausch von allen Mitgliedern möglich ist. Also entweder vor Ort oder im Notfall auch online. Das heißt, es müssten alle online präsent sein und müssten sich theoretisch alle sehen können oder miteinander kommunizieren können. Also wenn man das so zeitlich entspannt, dass man sagt, dass man macht das über mehrere Wochen, ist das einfach nicht gegeben. Das heißt, man könnte zwar online eine Aussprache machen über diese Wochen, aber eine verbindliche Abstimmung, die es wirklich im Parteitag entspricht, wäre damit nicht möglich. Und das ist alles in dieser Satzungsänderung ist es berücksichtigt. Das heißt, man kann natürlich dann Positionspapiere und solche Sachen beschließen. Allerdings Programmänderungen gehen in der Form leider nicht. Jens? Ja, okay. Also die juristische Frage. Da bin ich inzwischen, ich arbeite viel unter Juristen, wie ihr vielleicht wisst, geht nicht, höre ich von denen praktisch nie. Wir alle wissen, dass gerade die Rechtswissenschaften immer mit einem gewissen Verzögerung von 4-5 Jahren sich der Technik anpassen, manchmal sogar noch langsamer. Sicherlich müssen wir uns mit dem existierenden Recht auseinandersetzen. Ich habe aber mit verschiedenen Leuten gesprochen. Sicherlich kann man das immer noch mal abschließend Stand der Rechtsprechung und mit Experten diskutieren. Das sollte man auch tun. Witzigerweise, das Grundkonzept ist aber erstaunlich unproblematisch. Also wenn ich zum Beispiel höre, dass bestimmte Vorschriften dazu existieren, dass man sich gegenseitig sehen muss oder sowas, also so hast du es natürlich nicht gesagt, aber dass man sich austauscht, da gibt es normalerweise im Gesetz keinen Ausschluss von elektronischem Austausch. Also es gibt jetzt keine rechtswissenschaftliche Pflicht der körperlichen Präsenz oder Nähe in gewisser Weise. Und ich glaube auch, dass diese Dinge sich halt letztendlich entwickeln. Das Interessante an diesem Konzept ist ja gerade eben, dass wir das modular sowohl in Bezug auf die Bereiche, die wir abdecken, machen können, als eben auch auf die zeitliche Schiene. Das heißt, wenn uns bestimmte Aspekte tatsächlich nach eingehender Prüfung nicht als Parteitag durchgehen würden, dann könnte man eben da bestimmte Dinge immer noch anpassen. Das ist auch etwas, was ich jetzt für Neumarkt zum Beispiel als risikolos vorgeschlagen hätte, um da vorzugreifen, bevor ich auf Michaels Frage eingehe. Wenn man das Gesamtkonzept für gut hält und insgesamt das mal so quasi testen möchte, aber aus dem Test auch schon einen Vorteil ziehen möchte, könnte man das natürlich so machen, dass man diesen ganzen Prozess so durchführt, wie ich ihn vorschlage. Man kann es ja auch ruhig Akkreditierung für diesen Online-Diskussionsphase nennen. Und dann spielen wir das halt durch und die Leute diskutieren und diskutieren. Und faktisch ist es dann rechtlich gesehen einfach nur wichtig, wie wir sozusagen die vorher inoffiziell Akkreditierten oder wie auch immer man das nennt, also die für dieses bestimmte Online-Forum angemeldeten Leute, in die echte Versammlung überführen. Man kann das ja sozusagen auch als Vorab-Anmeldung ansehen und jeder, der schon einen Token oder eine Nummer hat, der geht in Neumarkt zu einem anderen Desk und gibt da seine Nummer, kriegt das Bändchen oder mit der gleichen Nummer, was er auf online schon hatte, und jeder andere kann sich trotzdem akkreditieren. Das ist eben kein Nachteil. Ja, theoretisch könnten wir das alles machen und rein juristisch formell trotzdem noch in Neumarkt samstags morgens die Akkreditierung machen, als hätten wir das alles gar nicht gemacht. Der Witz entsteht ja in der Faktizität dessen, dass dann eben all die Leute, die da auch anreisen, möglichst schon zu 90% im Vorfeld, die sich für Wochen sich ausdiskutiert haben. Ne? Und das kann man den Leuten natürlich umso stärker nahelegen, umso ernster man das betreibt. Das hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, ob das jetzt juristisch nagelfest ist, weil eine Diskussion in einem Online-Forum ist ja sowieso für mich persönlich eh nicht bindend in der Form, dass sie festlegt, wie ich dann Samstag abstimme. In der allereinfachsten Form, die ich jetzt für Neumarkt eben auch vorschlagen würde, ist das aus meiner Sicht risikolos möglich, auch juristisch risikolos. Langfristig gebe ich dir, wie gesagt, recht, da müsste man dann nochmal schauen, was geht und was nicht, wie man zum Beispiel eine Online-Versammlung mit einer faktischen Versammlung verbindet oder eben auch nicht und sowas. Da gibt es aber meistens Spielraum und ich fände auch von einem Parteitag, der jetzt vielleicht nächstes Jahr stattfindet, wenn Bundestags- und Europawahl gewesen sind, könnten wir durchaus auch mal so einen Parteitag machen und dann mal schauen, wie wir da rechtswissenschaftlich die Sache auch voranbringen. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Das Recht folgt ja eben auch manchmal den Fakten. Und wenn man valide Dinge hat, ist es eben auch so, dass das dann präzisiert wird. Wenn es nicht schon entgegenstehende Präzisierung gibt. Und die gibt es meines Erachtens an der Stelle nicht für diese speziellen Fälle so, glaube ich. Da haben wir nämlich genau jetzt einen unserer Hausjuristen. Den würde ich jetzt auch ganz gerne vorziehen zum juristischen Paranoia. Also ich kann dazu so sagen, aus dem Parteiengesetz selber geht nicht hervor, dass es als Online- oder als virtueller Parteitag nicht möglich ist. Im Rahmen der letzten Rechtsprechung, das Parteiengesetz und das ganze rechtliche Parteiensystem geht aus dem Vereinsrecht hervor, gab es in den letzten Jahren die Möglichkeit und die gerichtliche Entscheidung, dass dies auch virtuell möglich wäre. Bis jetzt habe ich von allen Leuten, die sich juristisch in dem Teil tätig sind, eigentlich nur die Offenheit dazu gehört, dass es eigentlich nach aktueller Rechtslage nicht ausgeschlossen ist, einen Parteitag auch als virtuellen Parteitag durchzuführen. Danke. Ja, dann sind wir schon etwas klarer. Ich weiß jetzt nicht, ist jetzt das von Michael Ebner ausreichend beantwortet, der Paragraph 3, 9.3 im Parteiengesetz? Der Parteitag. Darf ich noch was? Ist es jetzt ausreichend beantwortet? Oder ich weiß es nicht, vielleicht weiß es Jens, der hat es ja gelesen. Ja, wie gesagt, ich meine, die Frage war ja eben schon aufgeworfen worden, die ist ja so ähnlich. Die Frage ist eben, kann das ganze Konstrukt in einer der Ausprägungen, die es optional gibt, sozusagen valide sein, in dem Sinne, dass es auch Parteiengesetz erfüllt? Spezifisch, was an dem Satz in 3 spezifisch ist, dass der Parteitag über die Parteiprogramme beschließt, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht wirklich, weil klar, jede Abstimmung, die ich da mache, das habe ich ja gerade gesagt, würde natürlich, wenn es eine relevante Abstimmung im Sinne eines Parteitags ist, die eben auch über Programmaspekte geht, in irgendeiner Weise eine valide Abstimmung sein müssen. Das heißt, sie muss zum Beispiel theoretisch auf Antrag geheim sein, sie muss alle diese normalen, herkömmlichen juristischen Anforderungen erfüllen. Ich glaube aber, dass das mindestens mit der dezentralen Abstimmung beziehungsweise auf jeden Fall dann mit einer abschließenden zentralen Abstimmung gewährleistet wäre, wenn man zu der Überzeugung kommt, dass diese Online-Phase der Diskussion und dass zum Beispiel abschließende Treffen oder eine Phase der dezentralen Abstimmung gemeinsam eine Versammlung darstellen und nicht zwei verschiedene Dinge sind. Das ist ja, glaube ich, das Wesentliche dabei, aus meiner Sicht zumindest. Ich bin jetzt kein wirklicher Jurist, aber ich habe natürlich ein bisschen da mit Leuten drüber gesprochen. Wie gesagt, ich würde jetzt, das wird sicherlich nicht heute Abend abschließend zu klären sein. Fragst du 7 Juristen, hast du 8 Meinungen, das ist auch so. Die Rechtsprechung kann dann Hinweis geben, dass danke für den für die Einschätzung gerade, das fand ich schon mal sehr überzeugend für mich persönlich. Trotzdem kannst du vor Gericht verlieren, wenn du Pech hast oder vom Landgericht Hamburg wahrscheinlich dann im Zweifel bist. Aber da würde ich jetzt nicht unbedingt so den Fokus drauf legen, weil wir eben gerade für Neumarkt würde ich sowieso natürlich die Variante nur nehmen, die sowieso schon wasserdicht ist, das ist klar. Und darum geht es mir jetzt eigentlich auch, weil wir sind jetzt in einer Phase, wo man diese einfachen Dinge eventuell noch anstoßen kann, behaupte ich mal. Wir müssten das aber jetzt auch schon wirklich auch den entsprechenden Leuten ans Herz legen, zum Beispiel im Vorstand den wesentlichen Leuten. Ich hatte Tatsun eingeladen. Vielleicht, der ist aber, glaube ich, in seiner Parallelveranstaltung heute, aber je nachdem, was heute vielleicht rauskommt, kann man es nochmal auch anempfehlen im Bundesvorstand, weil er müsste das sicherlich dann auch umsetzen. Aber wie gesagt, im einfachsten Fall würden wir vielleicht einfach nur quasi eine vorgelagerte vierwöchige Diskussionsphase mit instanzierten Medien machen. Wir würden uns dann jetzt noch für irgendeine Pseudo-Akkreditierung oder sonst was entscheiden, die im einfachsten Fall sogar gar nicht gekoppelt ist, dann haben wir überhaupt kein Risiko, machen die Standard-Akkreditierung im Neumarkt und sagen dann einfach direkt als erstes samstags morgen, so Jungs, ihr habt doch alle jetzt 4 Wochen diskutiert, jetzt können wir das schon direkt abstimmen, oder? Und wenn das nicht klappt, klappt es eben nicht. Ich meine, die Versammlung ist ohnehin Herr ihrer eigenen Macht. Das weiß ich als langjähriges Vorstandsmitglied nur zu gut. Selbst Tagesordnung kann man eben nicht verbindlich vorgeben im Moment. Das ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube aber, wenn man es wirklich ernst meint und den Leuten die Möglichkeit bietet, diese Online-Diskussion auf den existierenden Anträgen und gemeinsam mit der INIGW, also der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm, vorzubereiten, dann ist unter Umständen der Schwung echt so groß, dass das auf jeden Fall etwas bringt. Es soll ja auch nicht ausgeschlossen sein, dass wir in Neumarkt diskutieren. Nur wenn man schon wirklich die meisten wichtigen Dinge diskutiert hat, dann kann man eben viel einfacher vor Ort auch mal sagen, Junge, muss das jetzt nochmal unbedingt sein, dass du das Gleiche nochmal sagst, oder nochmal irgendwelche Leute brauchen dann vielleicht nicht nochmal 20 Mal irgendwie das Gleiche zu sagen. Und dann kommen wir schneller voran, da bin ich relativ stark von überzeugt. Und langfristig, wie gesagt, sollte man es dann nach der Bundestagswahl oder nach Neumarkt weiterhin verfolgen, aus meiner Sicht. Gut, Justus. Also nochmal Bezug nehmend auf die Frage von Michael Ebner, wird ja jetzt im Pad schon gesagt, es geht um den sogenannten Parteitagsvorbehalt. Der Parteitagsvorbehalt soll im Allgemeinen sicherstellen, dass Entscheidungen über die genannten Punkte nicht von einem anderen, weniger legitimierten Organ getroffen werden. Ich bin natürlich nur Laie jetzt, aber aus meinem Verständnis heraus müsste es eigentlich möglich sein, unter Wahrung der entsprechenden einschlägigen Vorschriften eine virtuelle Versammlung sozusagen zu gestalten. Und dazu ist besonders wichtig, es gibt vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages eine Stellungnahme zu Online-Parteitagen, sehr interessant, auch als Laie, in der ausführlich darauf eingegangen wird, was so zu gewährleisten ist und wie so eine Online-Versammlung ablaufen kann. Und in diesem Sinne, insbesondere weil die da überhaupt keine zeitlichen Bedenken geltend machen und weil eine zeitliche Ausdehnung, wie Jens vorhin schon angemerkt hat, eher ein Vorteil ist in so einem Fall, sehe ich da kein großes Problem, einen Parteitag sozusagen in einer Präsenzsitzung, wie es auch vorhin schon genannt wurde, und eben in einer virtuellen Sitzung, die halt deutlich länger ist, zu haben. Und dann kann man auch Entscheidungen über Parteiprogramme und Ähnliches treffen. Eine Alternative zu dieser Vorgehensweise, also es als alternative Sitzungsform zu machen, ist aus meiner Sicht, es als separates Organ zu machen, gemäß § 8 Part G, und dann einfach zu argumentieren, das Organ stellt sich aus der Gesamtheit der Mitglieder zusammen, ist also demokratisch gleich legitimiert wie ein Parteitag, Und das verstößt dann zwar rein nominell gegen die den Wortlaut des Gesetzes, aber am Ende vom Tag ist es natürlich nichts weiter als eine demokratische Fortentwicklung. Das gab es schon vielfach, dass eben Parteien Strukturen entwickelt haben und dass dann im Endeffekt vom Gesetzgeber erkannt wurde, Moment, das ist ja jetzt so hier gar nicht legal, und dann haben sie halt das Parteiengesetz geändert, um das abzudecken. Denn die Grundlage für das Parteiengesetz, darf man auch nicht vergessen, ist im Grundgesetz formuliert. Im Grundgesetz werden Parteien auf eine demokratische innere Struktur festgelegt. Und solange die innere Struktur demokratisch ist, kann selbst ein rein formaler Verstoß gegen das Parteiengesetz eigentlich kein schlimmer Rechtsverstoß sein. Okay, ich würde jetzt ganz gerne weg vom Juristischen, weil da können wir alle nur Vermutungen anstellen, weil man muss es tatsächlich ausprobieren. Vielleicht eher dazu dem hin, wie seht ihr das denn, wie das praktisch, also hat Jens da alles richtig gedacht? Was ist mit den Sockenpuppen und so weiter? Ich hoffe, Piratus, du kannst dazu was sagen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr unjuristisch wahrscheinlich. Ich habe noch eine Frage zu diesem Forum. Wenn wir uns vorstellen, wir hatten jetzt 700 Anträge für Bochum. Wenn jetzt alle Antragsteller ihre Anträge vorher in das Forum packen, ist das doch genauso wenig schaffbar, in 4 Wochen das durchzuarbeiten und an allen Diskussionen sich zu beteiligen, die dann sich dort partiell entwickeln. Also wie wird denn gewährleistet, dass ich auch an den Diskussionen, also diese Diskussion mitbekomme, über die ich dann auch wirklich später abstimme? Also wäre es nicht schlau, doch vorher Antragsselektion, ist ein negatives Wort, ich weiß, aber vorzuschalten, damit man jetzt meinetwegen 200 Anträge dort drin hat in diesem Forum, damit man überhaupt wirklich Teilhabe leben kann. Ja gut, wir haben ja das gleiche Problem letztendlich bei einem Präsenzparteitag, dass wir diese Anträge erst vor Ort mit einer Entscheidung des Parteitags aussieben können. Das wird dann meistens über eine Tagesordnung gemacht, die sich wie in Bochum zum Beispiel auf eine Umfrage bezieht oder ähnliches. Das Forum ist sozusagen das einfachste Beispiel eines instanzierten Mediums. Ich habe schon angedeutet in einem Blogpost, dass man theoretisch natürlich alle anderen Dinge, die man so kennt, auch mitnehmen könnte, instanziert in so einen Online-Parteitag, von Autocracy über Liquid Feedback bis sogar zum Piraten-ID-Server und auch zum Beispiel zu einer Wiki-Arguments-Instanz. Das bedeutet, wenn du sozusagen an einer zentralen Stelle dir so eine elektronische Registrierungsnummer holst, würde unsere Akkreditierungsfunktion dir zum Beispiel an 3 oder 4 verschiedenen Stellen jetzt so einen Nummernaccount anlegen in einem leeren Bereich. Und eine von diesen Software-Dingen könnte eben auch eine Ranking-Software sein, ein Reddit oder eben auch quasi ein Lime Survey oder auch irgendwas, was jetzt auch schon dafür benutzt wurde, ein Ranking herzustellen, sodass man auch während dieser 4 Wochen sowohl die Diskussion als auch das Ranking machen könnte gleichzeitig oder auch zeitversetzt, genau wie man das möchte. Sodass wir, wenn wir jetzt nach wie vor von dem Fall ausgehen, dass wir uns am Ende der 4 Wochen an einem Tag zum Abstimmen treffen, zunächst mal der Einfachheit halber, dann auch gleichzeitig ein Ranking hätten. Ähnlich wie wir das jetzt letztens hatten. Man würde gleichzeitig dann sagen, ja, wir haben ja in den letzten 4 Wochen von diesen 10.000 Leuten, die online teilnehmen konnten, auch gleichzeitig das Wiki-Arguments oder sonst was Ranking, Reddit-Ranking der Anträge. Und deswegen ist der erste Antrag, wollen wir in dieser Reihenfolge vorgehen, dann am Samstagmorgen. Und dann bist du um 11 Uhr fertig mit der Reihenfolge und dann stimmst du die 100 Anträge ab. Und dann gehst du nach Hause. Also das ist gerade sozusagen der Charme ist, dass es eben nicht auf reine Diskussionssoftware beschränkt ist, sondern du kannst jegliche Software nehmen, alle die wir jetzt auch schon zur Bestimmung des Ranking nehmen. Das ist einfach nur ein großer Vorteil. Das ist eine Frage des Aufwands und der Skalierung, wie viel man davon wohin verlagern will. Aber dieses zentrale Akkreditierung und dann instanzierte Medien benutzen, hat, glaube ich, einen unheimlich hohen Charme. Wir haben das letztens diskutiert in der SMV-Geschichte, allein schon, weil es eben anlassbezogen ist. Wir haben nicht wie bei der Bundeskiste das Problem, dass wir alle Leute verifizieren müssen, unabhängig davon, ob sie sich akkreditieren wollen elektronisch, sondern das wird eben nur in dem Fall gemacht, wo ich mich da auch anmelde. Ein Wort muss ich leider noch, Kira, zur quasi-juristischen Sache sagen, aber das ist auch das Letzte von mir. Der Unterschied, deswegen ist das gerade so charmant, finde ich, jetzt auch für Neumarkt, zwischen diesem Vorschlag und einer SMV oder auch dem Satzungsänderungsantrag, der vorhin genannt wurde, den wir letztes Mal schon hatten, ist eben, dass wir aus meiner Sicht mindestens in der mildesten Variante, aber aus meiner Sicht sogar auch in der mittleren Variante, dafür gar keine Satzungsänderung brauchen. Das ist doch das Lustige daran, weil eben diese Dinge nicht spezifiziert sind. Und so, wenn es ein Parteitag ist, ist es immer Parteitag. Warum soll der nicht online stattfinden? Ich meine, alle möglichen Sachen finden online statt, ohne dass sich jemand da gegenwendet und auch keine juristische Handhabe hat. Das heißt, dies könnten wir sofort machen, ohne langwierige Satzungsdiskussion, die uns ja immer wieder das Genick bricht an der Stelle, sozusagen eben schon einfach machen. Im Gegensatz zu wiederum ganz viel Zeit auf einem Programmparteitag darüber verschwenden, darüber zu reden, wie genau man so etwas macht, damit es dann in die Satzung kommt und ein Organ ist und wir es erst beim nächsten Mal machen können. Deswegen ist es gerade so an der Stelle der Charme der Lösung, dass sie nicht in der Satzung steht. Ich hätte also du bist unglaublich optimistisch, dass das alles so bei den Piraten, du bist ja noch ein Jahr länger bei den Piraten, dass das einfach so reibungslos gehen würde, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ein Pirat, das würde noch was nachfragen. Ja, zu dem Ranking. Das finde ich eine gute Idee, dass in dem Forum gleichzeitig ein Ranking im Hintergrund läuft. Es wäre nur schlau, wenn man dieses Ranking, sag ich mal, in der ersten Woche priorisieren könnte irgendwie in dem System, dass man quasi die Leute, die sich teilhaben wollen, von vornherein wissen, okay, das sind jetzt die, sag ich mal, das Ranking der Top 100. Ich fange mal von oben an oder so. Allein schon von der Wahrscheinlichkeit, dass diese Anträge dann auch sehr wahrscheinlich drankommen, damit man nicht irgendwie sich mit allem beschäftigt, was halt unnötig ist, was eh nicht drankommt. Also mein Vorschlag wäre, dass man dieses Ranking möglichst am Anfang dieser vier Wochen oder vielleicht sogar vorgelagert schafft, damit das ja ein bisschen mehr Orientierung schafft und nicht so unendlich viel Arbeit wird für alle, die teilhaben wollen. Gut, du kannst natürlich ein sinnvolles Ranking sofort machen, wenn die Antragseinreichungsfrist verstrichen ist. Und das kannst du sowohl parallel machen mit einem Lime-Survey-Umfrage und mit irgendwelchen elektronischen Dingen, die nicht zu dieser Online-Parteitag-Familie der Medien gehören, als auch für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Antragsfrist zusammenfällt mit dem Anfang dieser Diskussionsphase, dann in diesem. Ich persönlich würde sogar favorisieren, wenn man die verschiedenen Ranking-Effekte, die man aus verschiedenen Quellen hat, für jeden erschließbar sichtbar macht auf einer Seite, meinetwegen zum Beispiel auf der Antragsseite, damit jeder selbst entscheiden kann, welche Ranking-Empfehlung er sozusagen nimmt. Letztendlich haben wir so ähnlich genau das auch gemacht in Bochum. Wir hatten eine Art Ranking aus dem Liquid Feedback, wir hatten eine Art Ranking aus dem Lime Survey und noch aus verschiedenen anderen Quellen. Und das ist doch super, wenn das additiv ist. Ich würde mir tatsächlich zum Beispiel auch ein zusätzliches Ranking-Empfehlung zum Beispiel vom Vorstand wünschen. Warum denn nicht? Muss man nicht drauf eingehen, wenn man es dann nicht so betrachtet. Man kann also jetzt verschiedene Quellen anzapfen. Das hätte man in Bochum auch schon gekonnt. Das ist eben alles eine Frage, wer macht was und wie viel Zeit ist dafür. Aber das ist ergänzend absolut möglich. Und trotzdem können wir auch die ganze Zeit das Wiki-Arguments laufen lassen und es bildet sich dynamisch ein Ranking. Trotzdem kann es natürlich für auch Fragen machen, klar. Irgendwann musst du halt die Arbeit aber abarbeiten, diese 700 Anträge. Das kannst du eben nicht machen, bevor die Antragsfrist wirklich verstrichen ist, außer du verlässt dich zum Beispiel auf eine Empfehlung von irgendeiner Kommission oder so. Wir können die Antragskommission selbst auch eine Empfehlung geben lassen bezüglich irgendwelche Kriterien, die wir ihr geben, sodass man theoretisch auch schon von Anfang an sich auf bestimmte Art von Anträgen konzentrieren will, wenn man das will. Aber es schließt ja nicht aus, dass man die anderen auch alle bearbeitet. Ja, okay, Entropie. Okay, bevor ich zu meinem konstruktiven Vorschlag komme, noch ganz kurz ein paar juristische Anmerkungen. Also ich habe vorher gesagt, virtuell ist prinzipiell möglich, allerdings nicht über einen Zeitraum von mehreren Wochen, weil dadurch nicht gewährleistet ist, dass jeder mit jedem praktisch Kontakt haben kann, weil man praktisch überfordert wird. Aber das alles spielt keine Rolle, solange niemand das anfechtet. Also solange die ganze Partei sagt, das ist gut, ist eigentlich egal, was im Parteiengesetz drinsteht, weil es ist eine innerparteiliche Angelegenheit. Mein Vorschlag konkret ist, an Jens, würdest du dich bereit erklären, diese Antragskonferenzen zu übernehmen, zu koordinieren und daraus einen Online-Parteitag zu schaffen, an dem man praktisch diese Argumente vorab online sammelt und dann auch schon mal eine Akkreditierung vor Ort macht, weil die Leute möglicherweise vor Ort da sind und dann auch eine Möglichkeit zu schaffen, eine Testabstimmung zu machen, in der sich ein Meinungsbild für die Anträge ergibt. Und dadurch könnte man sagen, bis zum Parteitag hätten wir eigentlich schon fast alles durchgeführt und der Parteitag würde das dann formell möglicherweise nur noch bestätigen, was schon vorher weitestgehend besprochen und abgestimmt wurde. Da habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was meinst du mit die Antragskonferenzen im Vorfeld? Die gab es ja beim letzten Bundesparteitag, gab es ja Antragskonferenzen eigentlich in jedem Bundesland. Und da hat der Bundesvorstand das auch bezuschusst. Das Ganze lief halt relativ freiwillig. Und wenn man das jetzt konkret mal offiziell macht und sagt, wir wollen jetzt wirklich was Neues testen und es hat auch einen Effekt, es hat vielleicht sogar einen Effekt auf dem Bundesparteitag, dass es die Reihenfolge festlegen könnte, dann hätte das vielleicht auch mehr Zulauf. Ach so, ja. Die Antragskonferenzen halte ich grundsätzlich für was sehr Gutes, aber ich glaube nicht, dass die jetzt da ein Problem lösen des Online-Parteitags genau genommen, weil die Antragskonferenzen haben ja genau das gleiche Problem wie die Parteitage. Die sind an einem bestimmten Wochenende. Wenn ich da nicht kann, kann ich da nicht teilnehmen. Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, dass die Antragskonferenzen, wenn sie dafür die Zeit haben, meistens ist es allerdings so, dass wir alles auf den letzten Drücker machen und dann auch irgendwelche Texte schreiben. Wenn die natürlich mit fertigen Anträgen Ranking machen könnten und man könnte das zusammenführen, ja, gerne. Mir ist aber eigentlich der Hauptaspekt, der mir wichtig ist, nicht das Ranking. Das ergibt sich aus meiner Sicht relativ leicht aus verschiedenen Dingen für die meisten Leute, sondern der wichtigste Aspekt ist meiner Ansicht nach der, dass wir die viele Zeit, die wir vor Ort, auch in Neumarkt sonst, für Diskussionen verwenden, dass wir das komplett ins Vorfeld oder fast komplett ins Vorfeld verlagern können und uns dann wirklich mit zügigen Abstimmungen tatsächlich statt 15 eben wirklich 20, 30, 40, 60, 80 Anträge zur Not abstimmen können. Und trotzdem in einem geordneten Maß und trotzdem auch nicht einen nach dem anderen ohne Wortmeldung. Man kann ja trotzdem dann auch dafür sorgen, dass sozusagen eine gewisse Zusammenfassung der Diskussion nochmal erläutert wird, zum Beispiel auch, indem man Wiki-Arguments benutzt oder sonst was, das kann man sich alles überlegen, aber eben ein sehr viel höherer Output existiert. Ich würde das aber jetzt nicht an Antragskonferenzen binden. Also diese zeitliche Aufeinanderfolge im Vorfeld des Parteitags ist sowieso eben relativ tricky, deswegen hatte ich jetzt unten im Pad auch nochmal, wenn ihr helfen wollt, könntet ihr unten im Pad kurz mal die ganzen Zeiten eintragen, wann der Parteitag ist, wann die Antragseinreichungsfrist und so weiter. Denn wenn man es tatsächlich quasi einmal durchspielen wolle, als sei es offiziell, müsste natürlich, wenn der Online-Parteitag 4 Wochen vor Neumarkt sein soll, dann davor 4 oder 6 Wochen die Antragsfrist sein. Ob man das wirklich will, ich denke in der diesjährigen Testphase, wo das ohnehin noch nicht gemacht wird, dass wir behaupten, dass wir juristisch alles richtig, sondern das erstmal nur als Option zusätzlich anbieten, mit der 100%igen juristischen Sicherheit, dass wir in Neumarkt einfach alles so durchführen wie bisher, nur am Anfang, samstagsmorgen im Neumarkt, wir können jetzt darauf zurückgreifen. Und das wäre ja aus meiner Sicht juristisch wasserdicht. Dann wäre es auch nicht ganz schlimm, dass die Antragsfrist so bleibt, wie sie ist. Dann würde allerdings wahrscheinlich der Zeitpunkt des Anfangs der 4-wöchigen Diskussionsphase zusammenfallen mit dem Zeitpunkt der Antragsfrist, weil die ist, glaube ich, für normale Programmanträge 4 Wochen, ne? Oder ist sie 6 Wochen vor dem Parteitag? 4 Wochen, glaube ich, das war irgendwie zu knapp. Also wir ersticken sowieso ja in diesen ganzen Anträgen. Ich wäre wahnsinnig neugierig, ob das wirklich funktioniert. Und ob das dann wirklich schneller geht oder ob da irgendwelche anderen Sachen auftreten, dass dann Leute trotzdem stundenlang vor dem Mikro stehen. Grübifix. Ja, also wenn man diesen Online-Parteitag jetzt sozusagen als Organ der Aussprache verwendet und damit das eben dann bei der Abstimmung schneller geht, sehe ich die Gefahr, dass wenn man da nicht genügend Macht überträgt an diesen Online-Parteitag, dass das dann auf der Live-Versammlung komplett unterwandert wird von politischen Interessen, dass sozusagen dann Leute das nicht respektieren, dann stundenlang unbedingt noch ihren Senf dazugeben müssen zu allen möglichen Anträgen, warum man dafür oder dagegen stimmen soll und man deswegen da sehr mutig sein sollte, dass man vielleicht die Aussprache damit beginnt, dass die bestbewertetsten Pro- und Kontra-Argumente verlesen werden, dass dann schon mal der Schlange am Mikrofon so ein bisschen die Luft auf den Segeln genommen wird. Also darauf wollte ich halt hinweisen, auf diese Gefahr, dass das möglicherweise dann auf den Live-Parteitagen über den Haufen geschmissen wird, was vorher erarbeitet wurde. Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht. Na gut, das ist aber natürlich klar. Der Einwand ist richtig, solange man eben nicht da die Zügel anzieht und ein gewisses Risiko in diesem Sinne jetzt vielleicht auch juristisch eingeht, kann man es nicht erzwingen. Dieses Risiko würde ich jetzt persönlich für Neumarkt nicht eingehen, weil es eben der letzte Parteitag vor der Bundestagswahl ist. Das könnte man lieber mal wann anders machen. Das ist ein Tausch, da muss man eben überlegen, macht man das oder macht man jenes? Ich glaube aber, wenn jetzt die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm sozusagen jetzt schon in diese Richtung stark mitarbeitet, könnte man da eine Ergänzung schaffen. Ich glaube auch sogar, dass es eine super Ergänzung wäre zu dem, was die jetzt machen. Weil nämlich der Teil, den es ergänzt, der fehlt aus meiner Sicht an dieser Stelle. Und an der Stelle würde man eben riskieren, dass vor Ort trotzdem Leute Spielchen machen. Das werden sicherlich Leute machen. Es gibt immer noch Leute leider, denen ihr einzig Anliegen ihr eigenes ist, wenn es auch ein thematisches zum Beispiel ist und die sich nicht vorstellen können, dass andere Leute nicht genauso denken, dass diese Einzelentscheidung jetzt unbedingt als erste dran muss. Aber wenn man wirklich eine Online-Partei mit 10.000 Leuten Beteiligung hat und dann sitzen da 1.000 oder 2.000 in Neumarkt mit dem Wissen, dass da schon nochmal fünfmal so viele sich mit dieser Sache auseinandergesetzt haben, dann ist der Druck aus der Partei auf diese Leute auch schon relativ groß. Ich glaube, wenn die Gremien, also der Vorstand und auch andere wesentliche Leute da tatsächlich vor Ort dann eine entsprechende Versammlungsleitung machen, die dann auch die Versammlung befragt, im Zweifel, ob sie bestimmte Spielchen haben will oder vielleicht mal eher nicht, dann ist das durchaus möglich, das vernünftig zu machen. Also da setze ich doch schon auf den mehrheitlich positiven Willen der Leute, die wir hier haben. Ich glaube, dieses Leidensdruck ist schon auch groß. Und es ist natürlich trotzdem ein Experiment, aber ich finde es eigentlich toll. Und es würde uns, glaube ich, auch echt helfen im Bundestagswahljahr, wenn, stell dir vor, wir machen einen Online-Parteitag, selbst wenn er jetzt faktisch juristisch nicht so heißt, das wäre trotzdem doch irgendwie auch eine spannende Sache für alle Beteiligten, sich das anzugucken auch und so. Also ich finde das schon eine Sache, die auch ein großes öffentliches Interesse hervorrufen würde, denke ich mal. Gerade dieser Aspekt, den ich gerade meinte, dass wir dann als Partei in einem Zeitraum, der viel größer ist als 5 Minuten, tatsächlich auch mit Fachleuten in Disput treten können, während wir einen Rentenantrag diskutieren und solche Dinge. Also ich finde das insgesamt spannend. Aber du hast natürlich recht, es wird uns, wenn wir den jetzigen Vorschlag realisieren, dass wir am Ende aus Sicherheitsgründen trotzdem Neumarkt erstmal so machen, wie wir wollen, wie bisher und nur zurückgreifen, optional auf die Ergebnisse dieser Phase, dann gibt es keine Garantie, dass es kürzer wird. Aber es wird auch auf gar keinen Fall länger dauern, als wenn wir es nicht machen. Da gibt es aber keinerlei Risiken eigentlich und für einen Testlauf wäre das doch eigentlich genial. Also ich bin da relativ begeistert. Habe ich mir vorher nie so Gedanken drüber gemacht. Jens, hast du mir gut verkauft. Danke, danke. Nochmal zu deinem, was du eben in den Channel geschrieben hast, wenn die ganze Partei der Meinung ist, das ist uns nicht so lustig, wie es sich anhört, was gerade gesagt wurde. Wir haben das ja schon mal gehabt, nämlich in Heidenheim, glaube ich, war das? Oder ja, wo? Ja. Nein, also es ist durchaus so, wenn bestimmte Dinge unklar sind, dann kann man in Neumarkt dann tatsächlich nochmal sagen, wie wir das eben damals hatten in Heidenheim, da war irgendwie fehlte eine Wahlurne in der Pressekabine und da waren 7 Leute. Und die Abstimmung war aber irgendwie zu 80% positiv ausgegangen. Und eigentlich war das ja ein Formfehler und man hätte theoretisch diese damalige Abstimmung nochmal zum 4. Mal wiederholen müssen. Und dann hat sich aber zum Glück mal jemand hingesetzt und ein bisschen nachgedacht mit ein paar juristisch begabten Leuten. Und die haben dann einfach Folgendes gemacht. Dann ist jemand auf die Bühne gegangen und hat gesagt, wir haben diesen und jenen Fehler gemacht bei der vergangenen Abstimmung. Seid ihr der Meinung, dass die Abstimmung trotzdem gültig ist, in dem Wissen, dass es so und so eben ist? Und dann haben die eben zu mehr als 3/4 alle Ja gesagt, oder ich glaube sogar zu 99%, und dann ist es geheilt. Das ist wirklich geheilt dann. Also die Versammlung kann diese Formfehler, weil es eben innerparteiliche Angelegenheiten sind, tatsächlich selbst heilen, wenn sie darüber entscheidet. Ich würde gerne nochmal Paranoia fragen, weil da hat er jetzt zugehört. Siehst du irgendwelche Risiken, jetzt, was dir jetzt aus juristischer Sicht einfällt, was uns da auf die Füße fallen könnte, wenn wir das so parallel erstmal anfangen? Paranoia. Sorry, war gerade ich da. Nochmal bitte. Wie du das siehst, aus juristischer Sicht, gibt es da irgendwas, was uns auf die Füße fallen könnte, wenn wir dieses Parallelexperiment so machen, wie Jens das vorgeschlagen hat? Eigentlich nicht. Also wie gesagt, nach meiner juristischen Auffassung wäre es sogar als Online-Parteitag möglich, aber so unterstützt es nun den Parteitag, ersetzt keine andere Institution. Das wäre nur eine Unterstützung, da sehe ich kein juristisches Risiko. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen, ihr könnt jetzt ein bisschen durcheinander reden. Ja, wir stimmen alle zu, das ist das Problem. Ja, sagen wir so, ein gewisses juristisches Problem ist, dass wir natürlich irgendjemanden haben, der dagegen klagen wird. Ja, wie gesagt, deswegen sollte man es in Neumarkt vielleicht jetzt erstmal nicht so machen, dass man es als gemeinsame Versammlung verkauft, den Online-Teil und den Vor-Ort-Teil, sondern trennt. Was mich nochmal interessieren würde, wäre eure Meinung zu dem Akkreditierungsproblem, wenn man es koppeln würde. Also wie könnte man jetzt, wenn man am Anfang, so wie ich das vorgeschlagen hatte, würde man jetzt vielleicht 10.000 Tokens rausgeben per E-Mail oder wie auch immer, Lime-Survey-mäßig. Und dann habe ich so einen Token und dann komme ich nach Neumarkt und gebe da meine Nummer an und kriege ein Bändchen. Was ist mit den anderen 8.000, die nicht kommen? Sind die dann quasi nur für einen Teil der Versammlung akkreditiert? Ich meine, ich kann in Bochum ja auch rausgehen. Ne? Ich habe lange genug draußen gestanden und bestimmte Dinge gar nicht mitgekriegt. Wie sieht das da aus, jetzt so rein rechtlich, wenn ich akkreditiert bin und theoretisch dann hinterher an der Abstimmungsphase nicht teilnehme, wenn die nur vor Ort ist? Naja, du hast ja offiziell auch das Recht, an der Abstimmung nicht teilzunehmen, ob das jetzt als Enthaltung oder Nichtteilnahme ist. Das Problem sehe ich eher darin, wenn jemand sagt, mir war es technisch gar nicht möglich, an einer Abstimmung teilzunehmen. Gut, in dem Fall müsste er immerhin anreisen, ne? Jetzt in dem fiktiven Fall, dass wir das doppelt machen. Das ist ja die Frage. Andererseits muss er so auch anreisen. Das ist ja keine technische Unmöglichkeit sozusagen. Also, bitte? Sorry, mach. Ja, also ich würde das überhaupt gar nicht so konstruieren, dass man das irgendwie zusammenzieht, dass sozusagen der Online-Parteitag Teil dieser Veranstaltung ist, sondern das als ganz separates Organ betrachten. Können viele Probleme einfach umgangen werden dadurch. Um das aufzugreifen, man kann es natürlich als Wink nach § 12 Part G als einen allgemeinen Parteiausschuss machen. Der kann sich ja beliebig zusammensetzen und kann entsprechende beratende Tätigkeiten durchführen und wäre eigentlich die geeignete Form für sowas. Aber Organe und Parteiausschüsse, also als Organe, müssen eigentlich gewählt sein und die Mitglieder sind nicht gewählt. Ja, man könnte ja dann einfach den Administrator wählen. Der wäre ja dann das Organ. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann der Kollege aus Bayern nochmal berichten in dem Zusammenhang, wie das zusammenpasst mit den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt. Wenn man wirklich den ganz einfachen Fall nimmt, dass man jetzt juristisch unkritischerweise das quasi als Vorlauf für den Parteitag definiert. Wie siehst du das? Sollte man sozusagen eine quasi Pseudo-Akkreditierung für den Online-Teil machen, aber hinterher eine völlig unabhängige Akkreditierung vor Ort und die Leute dann einfach nur darauf hinweisen, dass es da was gibt? Oder sollte man darauf drängen, dass jeder, der nach Neumarkt kommt, auf jeden Fall auch sich sozusagen vorher schon in diesem Online-Bereich begibt und so weiter und so fort? Was auf jeden Fall gut geht aus meiner Sicht, um eine gewisse Bindung zu erzeugen, ist ja, wenn die Regionalverbände, also Kreisverbände und solches, über die Struktur der Partei ihre Mitglieder anhalten, während dieser 4 Wochen tatsächlich da auch dann teilzunehmen. Also da könnte man schon auch ein bisschen werben und sowas machen in dieser Zeit, sodass eben die Quote derer, die nicht teilnehmen im Online-Vorlauf, aber trotzdem nach Neumarkt kommen, eben so gering wie möglich ist. Soll ich da kurz darauf antworten? Justus, du bist eingetragen, aber ich antworte mal kurz davor. Bisher steht ja bei uns nichts Genaues über Akkreditierung in der Satzung. Es steht auch nichts im Gesetz. Es steht nur etwas in der Satzung, dass die Stimmberechtigung gegeben sein muss, damit man also praktisch seine Stimme abgeben kann. Und wie man es überprüft, steht uns frei. Das Wichtigste ist also nur, dass jedes Mitglied, was dort teilnimmt, auch guten Glaubens ist, dass es keinen gibt, der unberechtigterweise abstimmen kann. Und das ist also wirklich eine Vertrauenssache, wie wir da vorgehen. Ich würde auf jeden Fall trotzdem vorschlagen, dass man am realen Parteitag nochmal überprüft, ob das tatsächlich die Mitglieder sind, die dort ihren Mitgliedsbeitrag gezahlt haben, einfach aus Sicherheit, und es erhöht einfach das Vertrauen. Was war noch die Frage? Wir hatten es genau, also beim LPT-Arguments, was wir auch schon sofort einsetzen könnten. Also wir hatten eigentlich alle Skripte und so. Wir konnten also praktisch eure Anträge schon reinschmeißen und alle Stimmberechtigten dort zulassen. Hatten wir das auch so gelöst, dass wir einfach erstmal mit der E-Mail-Adresse quasi akkreditiert hatten. Also unser Gensec hat ja alle Informationen, wer schon gezahlt hat oder nicht, und weiß, welche E-Mail-Adresse das Mitglied hat. Und dadurch kann man einfach die Leute schon mal freischalten. Okay, ich verstehe hier gerade an einem Punkt, habe ich gerade ein ganz massives Verständnisproblem. Warum vernagelt ihr euch so auf diese Akkreditierung? Ihr habt vorhin selber gesagt, dass es in der Diskussion natürlich sehr anreichernd sein kann, wenn man sich mit Experten, die auch von außerhalb der Partei kommen, unterhalten kann. Und ich verstehe deshalb nicht, wieso wir ausgerechnet an so einer Diskussionsplattform sozusagen, über die wir jetzt im Endeffekt reden, dieser Online-Parteitag, den ihr da entwerft, soll ja in erster Linie die Diskussion auf dem auf der Präsenzsitzung sozusagen verkürzen. Deshalb verstehe ich nicht, warum wir bei dieser Diskussion, wo wir die Möglichkeit hätten, effizient andere Leute einzubinden, ausgerechnet die ausschließen wollt. Ja, das ist hat zwei Gründe. Zum einen ist, glaube ich, die Wichtigkeit, wie es eben schon gesagt wurde, für die Leute natürlich nicht gegeben, wenn du einfach nur ein weiteres Forum aufmachst, wo über Anträge diskutiert wird, was quasi keine Verbindlichkeit hat und wo jeder rein kann. Das haben wir ja jetzt schon, genau genommen, das könnten wir jetzt mit dem jetzigen Forum schon machen, machst du ein zweites Unterforum, gibst die Anträge rein und fertig, da wird sich nichts ändern. Das heißt, du musst schon quasi so tun, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, als wäre das relevant. Ja, da geht es ja eben auch nicht um die juristischen Feinheiten, sondern darum, was die Leute wollen und glauben, wie relevant Dinge sind, beziehungsweise die Relevanz erzeugen sie durch Zustimmung, durch handelnde Zustimmung oder wie man es so schön nennt, indem sie das dann als relevant betrachten und da ihre Diskussion führen. Das kannst du nicht erzwingen, haben wir schon gehört, aber ich glaube, wenn du eine Akkreditierung vorschaltest, ist es eher sichtbar, dass du das damit meinst, dass es sozusagen die qualifizierte Diskussion von akkreditierten Piraten ist und nicht irgendeine Diskussion zur Rentenpolitik, die du jeden Tag hundertfach im Internet findest. Der Trick bei dem Online-BPT im Vergleich zur SMV ist ja auch, das ist auch schon mehrfach diskutiert worden, unter anderem in dem Wiki-Bereich, den ich verlinkt habe, gibt es da zwei Links zu, dass wir dadurch, dass wir es trotzdem dann halbjährlich machen, in einem gewissen Zeitraum zum Beispiel, einen Fokus schaffen. Den hast du eben bei einer ständigen Mitgliederversammlung nicht. Da ist jeder Tag wieder andere. Da weiß ich eben jetzt nicht, ob es heute um Rentenpolitik geht oder nicht. An dieser Stelle weiß ich eben, in diesen 4 Wochen wird dieser Umfang von Anträgen tatsächlich behandelt, und wenn ich da irgendwo zu einem relevanten Teil was beitragen will, muss ich mich in diesen 4 Wochen eben herablassen, da mich einzubringen. Das ist also einerseits symbolisch wichtig für das, was man will von den Leuten, und im zweiten Bereich, wenn wir jetzt eben das ernst meinen, jetzt nicht für Neumarkt, da wäre es zu riskant, aber wenn wir es dann echt machen, ist die Akkreditierung sehr wichtig. Denn sie würde zum Beispiel dazu führen, dass der Präsenzparteitag wegfallen kann. Das heißt, wir würden dann in dem Falle, wie ich es vorgeschlagen habe, im Blog eine Akkreditierung machen, zentral oder dezentral, wie auch immer. Ich kriege ein Token per E-Mail im einfachsten Fall, nehme an den ganzen elektronischen Medien teil, bla bla bla, und auf einmal kann ich dann meinen Wahlzettel mit nicht mehr 700, sondern vielleicht nur noch 100 Kästchen mir ausdrucken, und dann gehe ich hier zu meinem Kreisverband Münster und werfe den da ein. Weißt du, dann hast du gar keinen Neumarkt mehr, und deswegen solltest du schon akkreditiert sein. Dann wird nämlich dann an der kleinen Urne im Kreisverband Münster, die 2 Leute werden dann eben auf mein virtuelles Armbändchen gucken, und dann muss ich eine Nummer haben, um meinen Zettel einwerfen zu können. Das heißt, für das Gesamtkonzept echten Online-Parteitag ist die Akkreditierung und der Ablauf deren Einbindung in den dezentralen Teil schon wichtig. Jetzt für unser Experiment unverbindlicher Art für Neumarkt ist es nicht so wichtig, da stimme ich dir rein formell zu, aber das Signal halte ich trotzdem für wichtig. Ja, man gehört dann zu einer Elite, so ein bisschen. Grübelfix. Ja, also ich würde auch das empfehlen, dass man das dann einfach als Veranstaltung betrachtet. Also vorbereitende Online-Aussprache zum Parteitag XY. Und wenn man dann da halt wählt, was man gerne abstimmen will, ist das dann eine Meinungsäußerung in dem Sinne. Und noch toller wäre das natürlich, wenn das irgendwie auf Zetteln in irgendwelchen Vorortlokalen ginge, weil das ja dann auch noch betonen würde, wie wichtig das ist. Also dass das eben nicht nur für Spaß ist, sondern dass das eben eine gewisse Ernsthaftigkeit auch hat. Ja, Justus. Ja, also was mich an der ganzen Geschichte stört, also jetzt mal primär an der Idee, den Testlauf zu machen. Ich glaube nämlich nicht, dass dieser Testlauf erfolgreich sein wird. Aus einem einfachen Grund. Er hat überhaupt keinen Mehrwert für die Versammlung an sich. Eine Diskussion kannst du nicht dadurch verkürzen, dass du vorher schon diskutierst, weil sich kaum jemand die Mühe überhaupt macht, sich vorzubereiten. Und das eigentliche Problem ist es eher, was wir haben, das Diskussionsergebnis von vorher irgendwie auf den Parteitag selbst zu retten. Durch diesen Testlauf wirst du nur eines schaffen. Du wirst noch mehr die Informationen noch mehr dezentralisieren. Du hast noch mehr verschiedene Quellen, falls du sowas wie ein Reddit oder so einfügst für eine Antragsreihenfolge. Und damit verschärfst du sogar ein Problem, das wir hatten. In Bochum zum Beispiel, es gab über 6 TO-Vorschläge. Und es war absolut unmöglich, sich wirklich auf die Anträge vorzubereiten, weil diese TOs teilweise nicht mal eine einzige Überschneidung hatten. Und ich denke, da sollte man eher ansetzen. Das, was du meinst, ist ja sozusagen eine separate Entscheidungsstruktur, ohne Satzungsänderung jetzt irgendwie rein zu friemeln. Ich finde es ehrlich gesagt nicht gut. Wir können uns gerne über eine neue Form der Mitgliederversammlung unterhalten, die meinetwegen auch mit stärkerer Einbindung von Online, Urwahl, was auch immer, vielleicht finden wir auch ein geeignetes E-Voting-System, stattfindet. Aber das sollten wir, wenn dann, ordentlich über die Satzung machen. Und wenn du nur die Diskussion mal angehen möchtest, dafür gibt's Tools. Wiki Arguments wurde genannt, das ist ein super Tool. Ich selbst habe bis vor einem Monat etwa noch an Bastem entwickelt. Das ist sehr ähnlich wie Wiki Arguments, nur kennt noch ein bisschen mehr Komplexität in der Diskussion. Und was den anderen hier vielleicht auch ein Begriff ist, ist Discussion. Das ist ein anderes Tool zur Entwicklung von Anträgen. Und wir haben uns jetzt vor einem Monat, hat sich die Leute von Bastel mit Discussion zusammengesetzt. Und wir arbeiten jetzt an einem neuen Projekt, das eben beide sozusagen kombiniert. Ich denke, mit sowas kannst du dann Diskussionen vorher führen und bietest dann dem Parteitag die Möglichkeit, sich, wenn der Antrag kommt, schnell den Auszug von der entsprechenden Diskussionsseite zu holen. Und dann findet er dann den Antrag, die Argumente pro, die Argumente contra, ein paar neutrale Anmerkungen, kann ohne weitere Probleme noch ein bisschen in der Diskussion stöbern. Und das hat dann einen echten Mehrwert. Und damit kannst du dann, denke ich, auch Diskussionen verkürzen. Aber jetzt einfach so ohne einen besonderen Mehrwert, nur irgendwas mit Akkreditierung und das ist besonders und geil und sowas von dran zu setzen, ich glaube nicht, dass das wirklich eine Verkürzung ergeben wird. Dann ist Entropie dran. Okay, ich stimme Justus zu. Wir hatten das jetzt auch in Bayern ja ausprobiert. Wir hatten genau das gemacht. Die Leute konnten davor schon die Sachen in Wiki Arguments einstellen und es wurde beim Antrag und auch, also jeder konnte schon bevor der Antrag behandelt wird, darauf zugreifen und sich informieren. Was wir zusätzlich noch gemacht hatten, da war, dass wir die Pro- und Kontra-Argumente für jeden Antrag am Beamer gesammelt haben. Also es wurde mitgeschrieben, was die Leute gesagt haben und es haben auch sehr viele positiv aufgenommen, weil es Wortwiederholungen vermeidet hat und generell bei der Abstimmung nochmal einen guten Überblick verschafft hat. Was ich meine, wie man diesen Online-Parteitag auf jeden Fall als einen Mehrwert sehen kann, ist, dass man sagt, es hat einen Einfluss auf die Tagesordnung. Also wenn man auch offiziell verkündet, wir wollen versuchen, möglichst eine Tagesordnung daraus zu extrahieren, wie diese Anträge im sagen wir mal, Wiki-Arguments geratet wurden, dann ist es schon eine Motivation, sich da zu registrieren. Und auch wahrscheinlich eine Motivation, vorab seinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, um dann nicht erst am Bundesparteitag irgendwas zu machen. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Fällt mir vielleicht später ein. Ja, ich wollte noch zu dem, was Justus gesagt hat, sagen, es gibt sehr wohl einen Mehrwert für die Versammlung, selbst wenn wir das nur so machen, sage ich jetzt mal. Denn das Coole ist doch, im Idealfall haben im Vorfeld in diesem elektronischen Teil eben 10.000 Leute was gesagt und womöglich eine Reihenfolge implizit oder explizit hergestellt und nicht nur die 2.000 oder 1.000, die in Neumarkt sitzen. Und das ist schon mal ein extremer Mehrwert aus meiner Sicht. Und unterschätze nicht die aktuelle Kraft unserer regionalen Gliederung. Wenn tatsächlich die Leute davon überzeugt sind, dass das auch einen Einfluss denjenigen bietet, die nicht anreisen, sei es aus Kostengründen, da will ich jetzt gar nicht rumjammern, meistens sind es Zeitgründe oder andere, aber mal eben reinzuschauen, innerhalb von 4 Wochen in ein Forum, Das kann nun wirklich jeder, egal wie viel Zeit er sich dann nimmt dazu, auch was zu schreiben oder nur was zu lesen. Und allein diese Chance ist so groß, und wenn das ansatzweise auch nur so viel wird wie ein Rücklauf von einer Lime-Survey-Umfrage, dann kann man auch vor Ort aus meiner Sicht nicht ernsthaft diese Dinge ganz ignorieren. Insofern bietet es einen sehr großen Mehrwert auch für diese Versammlung vor Ort. Du hast dann sozusagen mehr Leute in der Partei, die da sich zu geäußert haben, und dann wirklich hast du eine stärkere Entscheidungshilfe vor Ort auch für die Leute, die da sind, als du die hättest, wenn du nur dann wiederum nochmal vor Ort in der Halle auszählst für bestimmte Dinge. Ich bin der Meinung, dass sehr viele Leute inzwischen tatsächlich geneigt sind, bei Dingen, wo sie unsicher sind, sich anzugucken, wie das eben die anderen Leute sehen. Ich habe selber in Bochum zum Teil bei der Tagesordnungsvorschlagsdiskussion und Abstimmung nicht wirklich jederzeit gewusst, wofür ich da abstimme, weil es eben total undurchsichtig war, weil es nämlich so schnell und kurzfristig war. Es wurde gesagt, wir haben jetzt noch einen Tagesordnungsvorschlag, und dann waren es auf einmal so und so viele, und man hat irgendwie nur noch so geahnt, welcher war und was da überhaupt drin stand. Und zum Teil kannst du diese Sachen eben, glaube ich, im Vorfeld dadurch entschärfen, dass du dann so eine größere Beteiligung schaffst. Gut. Safford, oder wie man das auch, Safford? Wie spricht man das aus? Safford. Okay. Nochmal zu dem, was Justus gesagt hat. Ich denke, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn du jetzt so eine Diskussion online in einem Forum machst, dann erhöht es die Komplexität. Weil in einem Forum kriegst du keine schnelle Übersicht zu einem Thema. Deshalb würde ich da wirklich dafür plädieren, wenn man das so machen will, dass man sich wirklich nochmal mit dem Thema Wiki-Arguments auseinandersetzt. Weil der große Vorteil ist, du hast Themen in Pro und Contra und Neutral schon mal vorsortiert. Und es ist unwahrscheinlich einfacher, da dann eine Vorbereitung zu betreiben. Also wäre so mein Vorschlag dazu. Ja, klar. Wie gesagt, ich habe das sowieso ja so gedacht, dass wir sozusagen so viele Medien in diesem Bereich einbringen, wie wir Manpower haben. Wenn wir nur zwei Leute haben, machen wir nur ein leeres Forum, dann müssen die Leute eben diskutieren, Old-Style. Wenn wir 10 ITler haben, können wir auch noch fancy Discussion, Bastem, Liquid und Arguments-Instanzen mit der gleichen Akkreditierungsbasis machen. Das ist eben auch der Charme der Akkreditierung, dass du dich im Optimalfall dann sozusagen einen Account in so und so viel Online-Parteitagsmedien gleichzeitig angelegt bekommst, zum Beispiel auf deine E-Mail-Adresse. Ne? Das ist dann sozusagen das verbindende Element. Ganz kurz noch, Marc, weil direkt da drauf, findest du wirklich, dass es Sinn macht, die Komplexität von so einer Online-Diskussion durch den Einsatz unterschiedlichster Medien zu erhöhen? Ja, da muss man natürlich einen Ausgleich finden zwischen Wahlfreiheit und Verwirrung. Und da müsste man sicherlich nochmal genau drüber nachdenken. Aber Wiki-Arguments ist natürlich ein super Beispiel. Meiner Ansicht nach ist das Hauptproblem ja bei einer Beteiligung von 10.000 Leuten an irgendeiner Sache, selbst innerhalb von 4 Wochen, eine Reduzierung von Komplexität. Das ist ja sogar mein Lieblingsthema seit Jahren schon. Wir müssen Komplexität reduzieren, aber natürlich auf sinnvolle Art und Weise. Deswegen sind ja Sachen wie Reddit oder ähnliche Ranking-Systeme so geil. Das heißt, wenn du jetzt ein Forum mit Ranking machst, hast du zum Beispiel ein Problem weniger. Wenn du ein Forum ohne Ranking machst, brauchst du ein Ranking, was du draufsetzen kannst. Wiki-Arguments ist inhärent mit Ranking. Das könnte man dann überlegen. Es wäre auf jeden Fall super, wenn man unabhängig von der Diskussion in einem klassischen Forum, die natürlich dann extrem lang wird, jeder Thread, da hast du dann eben tausende von Antworten, wenn du Pech hast oder wenn du Glück hast, wie man sieht, das will dann keiner mehr lesen, gleichzeitig eben ein Ranking ermöglicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der nur einmal in 4 Wochen reinguckt in den Scheiß, sich vielleicht dann wirklich nur von seinem Thema, meinetwegen Renten- und Gesundheitspolitik, die 20, 30 Anträge anguckt und vielleicht dann nur im Wiki-Arguments guckt. Jemand, der jeden Tag von morgens bis abends in den 4 Wochen in seinem Lieblingsthema rumhängt, der wird ein Forum brauchen, weil er vielleicht mit Leuten endlose Diskussionen führen will. Ich glaube, da können wir schon sozusagen durch die Parallelität und Asynchronität von elektronischen Medien durchaus einen Vorteil gewinnen, wenn wir mehrere Schauplätze finden. Es soll natürlich nicht so sein, dass dann gleichzeitig konkurrierende Dinge sind. Also wenn ich WQ-Arguments habe, sollte ich kein Ranking im Forum haben und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, dieses Ranking innerhalb dieses akkreditierten Forums ist ein ganz wichtiger Mehrwert. Und ich glaube, das hätte so eine Art selbstverstärkenden Effekt, wenn am Schluss wenn das Forum sein Ende findet nach den 4 Wochen, wirklich eine Tagesordnung daraus entsteht aus diesem Ranking. Denn je mehr Leute an diesem Forum dann teilnehmen, desto mehr werden auch auf dem Parteitag dieser Tagesordnung dann zustimmen. Und das gibt dann wieder eine Sicherheit für die Leute, die dann beim nächsten Mal teilnehmen werden, dass es auch sinnvoll ist, sich an dem Ranking innerhalb dieses Forums und auch an der thematischen Diskussion dann zu beteiligen. Also ich bin ein echter Fan. Nixus, wo bist du? Du musst dich entstimmen, dann kannst du auch reden. Shit, danke, pardon. Guter Hinweis. Okay. Ganz kurz, ich bin auch kein echter Fan, aber ich finde die Idee, um deine Worte zu gebrauchen, extrem charmant. Habe aber ein paar Fragen. Du sprichst von 10.000, völlig egal, ob das eine Schätzung, ein Wunsch, was whatever ist, Teilnehmern. Was rechtfertigt diesen Optimismus? Und ich frage auch nach, wie sieht's in Schweden aus? Also wir haben Liquid Feedback erheblich weniger Teilnehmer. Ich kenne die aktuellen Zahlen. 10.000 Teilnehmer erscheint mir Lage für die Relevanz dieser vorhergehenden Online, was auch immer, Veranstaltung. Das Zweite ist, ich möchte mich kurz fassen, 10.000 Teilnehmer in einer Online-Diskussion, mit welchen Medien auch immer, halte ich für extrem komplex, extrem schwierig. Ich kann mir das echt noch nicht so ganz vorstellen. Wie gesagt, Charme hat die Idee, ich kann es mir nur in der Realität nicht vorstellen. In Foren, Mailinglisten, Mumble wäre auch prima, Audio fehlt mir dabei, auch finde ich ganz wichtig, dass das integriert wird, also miteinander sprechen können. Aber es kommt mir vor wie ein gigantischer Wust, der extrem schwer zu strukturieren ist. Ein Hinweis aber noch von mir, wir sprachen eben von Akkreditierung. Ich fände es, damit die Akzeptanz da ist, extrem wichtig, dass die Voraussetzung für die Real-Life-Teilnahme am Parteitag tatsächlich ist, man hat sich vorher online akkreditiert, denn sonst würde es möglicherweise dazu kommen, dass ganz viele Leute sagen, ja, ich war doch online gar nicht dabei, ich sitze jetzt hier, ich bin einer von 500, die anderen 500 waren online dabei, meine Stimme zählt genauso, das würde ich nur im Hinterkopf behalten, aber sag wirklich ein paar Worte, damit du einen Fan mehr bekommst. Wie stellst du dir diese 10.000 oder auch nur 5.000 Leute vor, zu organisieren, eine Diskussion? Wie soll das ablaufen? Hast du da Ideen? Also es ist nicht böse, es ist echt, ich finde die Idee charmant, nur ich bin auch kein Fan. Ja, ich bin auch für Kritik immer dankbar. Das ist nicht so, dass ich nur Leute brauche, die mir um Bart schmieren. Hol ich um Bart schmieren. 10.000 ist optimistisch, ja, sehe ich auch so. Wahrscheinlich ist es realistisch, den Rücklauf zum Beispiel in der Lime-Survey-Umfrage zu nehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da jetzt auf die Dingsfrage geantwortet hatten. Bochum Ranking ist kein gutes Beispiel, weil da war ja das Ranking dieser Sachen sehr schwierig online, und bis man auf der letzten Seite war und den Absende-Button gedrückt hatte, war man ja meistens schon verhungert oder verdurstet. Das heißt, man müsste vielleicht eine davorliegende Lime-Survey-Umfrage, die man einfach ja reinklicken konnte, als Beteiligungsmodell herstellen. Ich glaube aber, dass man definitiv über die Zahl von Leuten, die anreisen, kommen kann. Denn ich bin ja der Meinung, wenn wir 4 Wochen Zeit haben und die Regionalverbände, die dezentralen Kreis- und Landesverbände nutzen, dann ist es doch auch so, dass alle diejenigen, die nicht anreisen, vor allen Dingen ein inhärentes Interesse haben, sich da mindestens irgendwo mal zu äußern. Und gleichzeitig kann man eben den Leuten, die online nicht so vertraut sind, eine Möglichkeit bieten in einem gemeinsamen Termin. In 4 Wochen ist durchschnittlich ein- oder zweimal Stammtisch fast überall in diesem Land mit Piraten, was ich schon mal ziemlich geil finde. Das heißt, es sorgt auch optimalerweise für Zulauf in den regionalen Stammtischen, die dann quasi den Leuten dann vor Ort auch helfen können, da mal reinzuriechen. Und wenn von den meinetwegen auch nur 5.000 Leuten, die überhaupt sich quasi da beteiligen, meinetwegen auch 3000 Leute nur in einen einzigen Knopf drücken, in einem WQ-Arguments-Bereich oder einen Like-Button, also das Forum-Ranking und nicht mal was schreiben, dann ist das schon mehr, als wir sonst haben eben mit den üblichen verdächtigen 1000 Leuten auf dem Online-Parteitag. Und das ist natürlich ein Prozess. Aber du kannst perfekt versuchen, ohne Probleme mehr Leute einzubinden. Es ist eben was anderes. Im Allgemeinen sind die Parteitage ja so, dass es ohnehin proppevoll ist und jeder ist sich selbst der Nächste quasi. Die Leute, die ja organisieren, sind meistens schon damit beschäftigt, das Schiff am Laufen zu halten. Die können sich nicht noch um irgendwas anderes kümmern. Im Online-Parteitag über diese 4 Wochen kann ich wirklich als Kreisverbandsvorsitzender alle meine Leute anmelden und sagen, hier diese Woche, diese 4 Wochen wird hier diskutiert. Nächsten Stammtisch könnt ihr vorbeikommen, da können wir das gemeinsam angucken und du bindest mehr Leute ein halt. Ne? Das ist also schon von der Tendenz her die richtige Richtung und nicht diese abschreckende Richtung. Deswegen bin ich da positiv zuversichtlich. Klar kann das natürlich sein, dass es genau nur so 2000 Leute sind, wie dann auch vor Ort sind, aber selbst dann hätte es aus meiner Sicht einen Vorteil, weil die eben an der Stelle dann vorher schon bestimmte Sachen quasi sich auskotzen konnten. Und mindestens die Leute, die vor Ort sind, die können sich ja das Ergebnis auch selbst noch mit dem Laptop, sofern das WLAN steht zumindest, in Neumarkt angucken. Dann haben sie in den 10 Minuten, die jetzt vielleicht für einen bestimmten Antrag Zeit sind, bevor man wirklich das Kärtchen heben muss, trotzdem noch eine viel bessere Informationsquelle, als sie das bisher hatten. Darf ich ganz kurz nachfragen? Ich hatte gefragt, also wirklich, ich bin auch kein böser Kritiker. Du bist sehr abgehakt. Ich versuche mir vorzustellen. Nochmal, wie siehst du die Komplexität? Was sind die Erfahrungen in Schweden? Hallo? Ja, ich habe es gehört. Wie sieht man die Komplexität, die Erfahrungen genau. In Schweden? Wie sind die Erfahrungen in Schweden? Und ganz kurz letzter Satz, ich höre da noch auf. Der Charme geht bei mir ein bisschen verloren, weil du sagtest, langfristig siehst du darin die Alternative oder den Ersatz des Real-Life-Parteitages. Das gefällt mir noch nicht ganz, weil ich denke, es ist eine sehr gute Ergänzung. Es ist mir extrem wichtig, dass wir dafür eine Lösung finden. Deshalb ist die wirklich, kann ich dir die bestens folgen mit der Intention. Aber Ersatz sehe ich nicht da drin, auch nicht langfristig. Aber es ist eine Frage, okay. Ja, um das Letzte zuerst zu beantworten, wenn man es nicht ersetzen will, muss man es nicht ersetzen. In gewisser Weise ist es nicht ein Ersatz für die Online, für den Präsenzparteitag, sondern für die SMV-Alternative, wenn du so böse sein willst. Auch eine SMV wäre ja sozusagen ein ständiger Ersatz für ein Präsenztreffen. Und da würde ich sagen, ist diese Alternative sogar noch besser, die ich jetzt hier vorschlage. Treffen sind trotzdem toll, auch Parteitage sind vielleicht toll. Die Frage ist eben, was du dann da machst. Und skalieren tut das Ganze eben mit Präsenzveranstaltungen nicht mehr. Das wissen wir inzwischen alle. Das heißt, wenn man sich um Skalierung schert, mit wachsenden Beteiligungszahlen und so, dann muss man da an der Stelle irgendwas einbringen. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich denke da, die Möglichkeiten des ohne weiteres Machbaren, ohne eben extrem weit in Satzung und sonst was einzugreifen oder andere Probleme sich zu ermöglichen, die grenzt dieser Vorschlag, den ich mache, quasi ab. Die Komplexität halte ich für echt nicht das große Problem, weil meiner Ansicht nach ist ist absolut möglich, gerade den Leuten, die auf dem Bundesparteitag in Bochum zum Beispiel jetzt waren und innerhalb von wenigen Minuten bestimmte komplexe Sachverhalte auch unvorbereitet abstimmen mussten, bietet das einen Mehrwert. Innerhalb dieser 4 Wochen habe ich ehrlich gesagt gar keine Angst vor Komplexität, weil es ist eine lange Zeit und wir können es begleiten. Sowohl regional als auch online. Wir können nach den ganzen 4 Wochen jedem per Twitter oder auch noch per E-Mail erklären, wo bestimmte Dinge sind oder auch nicht sind. Und wenn nichts passiert, dann passiert auch nichts, ne? Also ich meine, wenn dann keiner im Forum postet, ja, dann postet eben da keiner im Forum bei diesem Thread. Es bietet alle Möglichkeiten, die wir haben. Wir müssen ein bisschen clever agieren bei der IT. Die Schweden haben eine spezielle Software, die geht so ganz grob gesprochen Richtung Adhocracy mit so einem Abstimmungsmodul. Die machen das übrigens seit Jahren völlig ohne Probleme, weil die eben auch immer ihr Forum beibehalten haben als wesentliches Element der Partei, muss man, ist anders als wir. Da ist das Problem nicht so. Die haben nicht diese Probleme, die wir haben, genau genommen. Die sind aber auch nicht so Wahlcomputer extrem kritisch und an dieser Stelle so, wie gesagt, die haben da eben andere Prioritäten und haben kein Problem mit ihrem normalen Forum-Account da rumzudiskutieren und das hinterher irgendwie abzustimmen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Option zur geheimen Abstimmung haben, ehrlich gesagt. Ihre Wahlen werden sie da nicht online durchführen, aber die sind da ein bisschen unkomplizierter lange Jahre gewesen als wir, aber das funktioniert hervorragend. Gut, die haben natürlich auch faktisch nicht so viele Mitglieder bei ihren Parteitagen wie wir vor Ort vorhanden, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist die Komplexität IT-technisch kein Problem und auch gegenüber dem nicht technisch interessierten Mitglied kein Problem. Ich sehe da fast nur Vorteile. Gut, Greening. Ja, hallo. Ich wollte von Herrn Wechsel erstmal sagen, ich finde halt das Konzept halt auch sehr interessant so. Also ich finde zum Beispiel nicht, dass sich irgendwie SMV und sowas irgendwie jetzt unbedingt gegenseitig ausschließt. Also egal ob SMV oder nicht, irgendwie, dass wir halt irgendwie eine Diskussionsplattform brauchen. Also allgemein irgendwie eine parteiinterne Diskussionsöffentlichkeit irgendwie, das ist ja gerade entweder sehr destruktiv oder gar nicht irgendwie existent. Und da finde ich halt irgendwie so eine Plattform eigentlich irgendwie halt auch sehr erstrebenswert. Nur ich habe halt irgendwie so einen Eindruck, du nimmst das irgendwie so, also du kommst halt jetzt irgendwie gerade so drüber, als würdest du das alles irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, so von wegen, ja, dann machen wir das halt und dann unterstützen das halt ein paar Vorstände und dann wird das halt akzeptiert. Ja, und dann, keine Ahnung, es ist ja nicht so viel verlangt, dass sich die Leute irgendwie einmal im Monat einloggen. Keine Ahnung, also die Erfahrung irgendwie, die ich halt irgendwie gemacht habe, wenn ich Liquid Feedback irgendwie beobachte, ist halt eher nicht so. Also keine Ahnung, das wird halt irgendwie nicht akzeptiert, so ohne weiteres. Und einmal im Monat einloggen, ich weiß nicht, die Leute kriegen es ja teilweise nicht mal hin, sich irgendwie alle 6 Monate irgendwie in Liquid Feedback einzuloggen und sich die 2 Minuten Zeit zu nehmen, irgendwie ihre Stimme zu delegieren. Also von daher, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich würde einfach nur irgendwie dich bitten, das nicht zu unterschätzen, so. Also das war eigentlich nur, was ich dir auf den Weg geben wollte. Ja, natürlich, das weiß ich alles, aber Liquid Feedback, und das ist der Vergleich, der zieht aus meiner Sicht nicht, weil es hat verschiedene Probleme. Das Liquid Feedback ist einerseits zum Teil umstritten, andererseits ist es auch nicht so einfach zu bedienen, muss man trotzdem sagen. Nach allem, selbst wenn man IT-technisch versiert ist, muss man das anderen Leuten zugeben, das haben ja auch viele schon gesagt. Und letztendlich ist nicht ganz klar, was da überhaupt passiert von der Bedeutung und der Auswirkung her. Das heißt, wenn ich jetzt mal mich reindenke in ein ganz untechnisches Mitglied, was 2012 in die Partei eintritt und habe jetzt so einen Account und dann logge ich mich da ein und ja, was kann ich da machen? Ich kann Stimmen fachbezogen delegieren. Okay, so viele Leute kenne ich vielleicht noch gar nicht. Und dann kann ich irgendwie eine Initiative stellen, die muss über ein Quorum kommen und dann wird die beschlossen. Aber das heißt eigentlich gar nichts. Ja, da wäre mein Interesse jetzt auch relativ gering, muss ich sagen. Das heißt, so die Aussage mit dieser Software gegenüber dem Parteimitglied ist irgendwie so, so wie ich jetzt gerade das versuche zu schildern. Während ja, hingegen, wenn ich eine... Definiert es auch. Ja, aber wenn ich eine Rundmail schicke, wie eine Parteitagseinladung, wo drin steht, dass es jetzt da losgeht. Also ich meine, warum kommen 1000 Leute zu einem Parteitag? Weil die eine Einladung bekommen haben und dann reisen die an. Sie wissen nämlich, das ist relevant. Ja. Und genauso wird es online sein. Und wenn es dann nur diese 1000 sind, ist okay. Ich glaube auch nicht, dass es so ist, weil die Relevanz erzeugt sich durch die Einladung zum Beispiel und dadurch, dass wir wissen, dass da drauf geguckt wird hinterher von den Leuten, die in Neumarkt die Stimmzettel in der Hand haben. Verstehst du? Diese Relevanz hat Liquid Feedback nicht. Ja, die Relevanz, Punkt. Bildet sich aus der Verbindlichkeit der Abstimmung. Genau. Nein, ja, genau. Richtig. Aber wenn du... Das halt dann auch Vorstands- oder Parteitagsbeschlüsse, damit sowas bindend ist, das meinte ich halt nur. Im Idealfall hätte man natürlich, wie das auch schon mehrfach gesagt wurde, eine Satzungsänderung, indem man diese Mitglieder jetzt wieder zwingt, bestimmte Sachen zu machen. Aber das ist aus meiner Sicht nicht der Punkt, weil aus meiner Sicht entwickeln sich die Dinge auch ein großes Stück weit so, wie es nützlich ist. Ich glaube nicht, dass Leute bestimmte Sachen machen, weil es in der Satzung steht. Die allermeisten Leute kennen diese Satzung überhaupt gar nicht. Sie sind aber bestimmte Dinge gewohnt, zum Beispiel Akkreditierung, weil das sinnvoll ist und weil dieses Konzept jeder sofort versteht. Im Gegensatz zu einer Bundeskiste mit Liquid-Feedback-Anbindung. Das versteht nicht jeder sofort und bedienen kann es erst recht nicht jeder. und eine optionale Diskussionsplattform in Verbindung mit einer E-Mail-Einladung wie Lime Survey und eben dann einer Quasi-Akkreditierung wirkt aus meiner Sicht schon besser als das, was wir jetzt haben, weil es eben auch herausragender, prominenter platziert ist als die Dinge, die es permanent gibt. Eben zum Beispiel in Konnotation mit dem Parteitag von Neumarkt. Das steht ja in dieser Einladung dann drin. Das heißt, das wissen die Leute automatisch, dass sie dann im Vorfeld, selbst wenn sie gar nicht anreisen, mal eben doch kurz sagen können, dass der Rentenantrag scheiße ist. Glaubt man, ja, dass sie das wahrnehmen werden, wenn sie nicht in Neumarkt sind. Das ist, werden sie hundertprozentig, da bin ich fest von überzeugt. Weil sie ja wissen, dass alle Akkreditierten da in einem Töpfchen sind. Sie haben also, es hat einfach eine gewisse Relevanz quasi durch diesen ganzen Prozess. Die wird natürlich gesteigert. Die wird natürlich gesteigert durch Dinge wie eben Akzeptanz bei den Vorbereitenden, zum Beispiel bei denen, die den Parteitag vorbereiten, wie Johannes oder auch Tatsu, der dann die Organisation übernimmt und in der Einladung. Deswegen werbe ich ja dafür, dass wir das schaffen, dass das in diesen offiziellen Kanal reinkommt, selbst wenn es hinterher juristisch nicht formal zwingend eingebunden ist. Und wie gesagt, es ist nur eine Frage des Aufwandes. Wenn ich nicht viel Aufwand investiere, könnte ich das in den nächsten 3 Monaten mit 2-3 Leuten machen, die zum Beispiel an die Antragskommission angebunden sind und ein bisschen IT können. Der Jan Scheiber könnte es wahrscheinlich alleine in der Zeit. Und es kostet fast nichts. Das ist das Schöne an Online-Dingen. Die kosten eben nichts oder quasi nichts. Und ich bin optimistisch, weil ich glaube, dass wir mit solchen Produkten wie Forum und auch einfachen Like-Buttons, wenn ich jetzt mal Reddit so zusammenfasse in dem Sinne, oder auch Wiki-Arguments, ganz viele Leute, die eben nicht zu den absolut technisch Versierten zählen, trotzdem einbinden, so dass es auch klappt und die das auch annehmen. Und wie gesagt, wir haben immer noch den Joker. In diesen 4 Wochen kann ich hingehen als Kreisvorsitzender Münster und kann einen der Stammtische als Online-Parteitag-Stammtisch definieren, kann mir die Leute ranholen und kann sagen, hier Leute, jetzt haben wir 2 Stunden, guckt euch den Scheiß an, klickt da drauf und so weiter und so fort. Ja, hat schon was. Justus. Also zunächst mal, mir ist gerade eben der Unterkiefer auf Grundeis gegangen. Sorry, aber online kostet einen Arsch voll Geld. Was du nämlich gerade völlig ausgeklammert hast und ganz einfach weggelächelt hast, ist die Entwicklungszeit. Da geht ehrenamtliche Arbeit nicht in Mann Stunden, sondern in Mann Tagen oder Wochen rein. Also vielleicht mal ein klein wenig kürzer treten, denn es gibt einen einzigen Grund, warum es im Moment noch kein vernünftiges Tool gibt, das das alles kann. Weil es nämlich nicht so viele Entwickler gibt in der Piratenpartei, die sich mit dem Thema überhaupt beschäftigen wollen und die dafür die Zeit aufbringen können. Also da solltest du vielleicht mal deine Wertschätzung ein klein wenig ändern. Selbst ein vermeintlich simples Tool wie Wiki-Arguments ist ein Arsch voll Arbeit. In Bezug auf das, was du vorhin gesagt hast, das Thema Lime-Survey-Umfrage. Es haben an der Lime-Survey-Anfrage zu Bochum für die TO insgesamt 3006 Piraten teilgenommen. The real Simon? Ja. Und diese 3006 Piraten waren konfrontiert mit allen Anträgen, die da zur Verfügung standen. Und aus diesem Grund, alleine weil es so viele Anträge waren, war das so komplex. Und du kannst diese Komplexität nicht wegnehmen, ohne dass du Anträge wegnimmst. Und dann hast du das Problem, dass du eben auch keine höhere Beteiligung bekommen wirst. Punkt. Weil die Komplexität ist es, die die Leute abhält. Und die kannst du nicht einfach weglächeln. So, dann hast du einen wichtigen Punkt, an dem ich auch nicht denke, dass du mal drüber nachdenken solltest. Ja, das ist auch noch ein guter Punkt. Ohne Akkreditierungsprozess waren da 3000 Leute dabei. Ein weiterer Punkt, über den du nachdenken solltest, dieses Ja-Nein erzeugt eigentlich überhaupt keinen Mehrwert. Wenn ich auf dem Parteitag sitze, ich denke, das hat jeder hier im Raum schon mal gemacht, und es kommt ein Antrag, und dann sehe ich irgendwo zum Beispiel Zustimmung im Liquid Feedback 150 zu 20. Super, was hilft mir das? Habe ich mich jetzt mit dem Antrag befasst? Habe ich irgendetwas über diesen Antrag gelernt? Nein. Ich habe nur gelernt, dass irgendwelche Leute Ja abgestimmt haben und irgendwelche Leute Nein abgestimmt haben. Dieser Klick und diese Angabe, wie viele dafür und dagegen sind, bringt mir als Einzelperson überhaupt nichts. Und jetzt wurde es ja vorhin erwähnt von Entropy, die mit der Erfahrung aus Bayern, mit dem Einsatz von Wiki-Arguments. Auch wir in Baden-Württemberg haben einige Erfahrungen gesammelt. Und zwar haben wir, bevor wir den Merge gemacht haben, Bustem in einigen KVs eingesetzt. Und was wir dabei beobachten konnten, war, dass beim Sammeln der Argumente oftmals so Kreisprozesse entstanden sind. Irgendjemand postet ein Argument. Als Antragsteller lese ich dieses Argument und denke mir dann, hey, das ist sinnvoll, da würde ich meinen Antrag eigentlich am liebsten anpassen, dass zum Beispiel dieses Gegenargument nicht mehr gültig ist. Und wenn man das ermöglicht, dann entspinnen sich daraus neue Argumente und so weiter und daraus entwickelt sich dann ein Zyklus. Daraus folgt aber, du musst sogar noch früher ansetzen als vor der Antragsfrist. Du musst etwa 1 bis 2 Monate vor der Antragsfrist ansetzen, dass dieser Zyklus noch ein bisschen durchlaufen kann. Denn so kannst du tatsächlich Anträge verbessern. Und dann kommt der kleine Bonus. Wenn du das konsequent machst, kannst du die danach gesammelten Argumente einfach noch am Parteitag anzeigen. So, das ist die Idee. Dafür muss man Folgendes berücksichtigen. Am 11.04. ist Antragsfrist für Neumarkt, für Satzungsänderungsanträge und Programmanträge. Und spätestens einen Monat vorher müsste so eine Plattform da sein. In Bochum gab es ein sehr wichtiges Treffen. Da wurde vorher dazu aufgerufen. Das hat der Johannes Smerkert angestoßen, der wollte, dass sich alle Entwickler von Meinungsbildungssoftware, die so innerhalb der Piratenpartei und drumherum gerade am Arbeiten sind, treffen. Das Treffen hat so halbwegs funktioniert. Es sind nicht besonders viele gekommen, aber die, die da waren, haben gesagt, okay, dann arbeiten wir jetzt zusammen. Und ich würde jetzt da tatsächlich alle einladen, die hier sind. Ich habe die URL im Pad gepostet. Ihr könnt euch daran beteiligen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir wirklich Neumarkt verbessern können. Und wenn es nur bessere Anträge sind, die hinkommen, denn je mehr Leute an diesem Projekt nachher mitarbeiten werden, umso besser wird das Ergebnis sein und umso schneller werden wir wahrscheinlich in Neumarkt damit durchkommen. Ja, das waren ja ganz, ganz viele Punkte, aber auf jeden Fall zum letzten schon mal herzlichen Dank. Das ist ja auch gerade der Input, den ich gerne haben möchte heute, deswegen finde ich das klasse. Ich weiß aber auch aus der AG Meinungsbildungstools, dass die natürlich, wenn man sich dann eingehend mit diesem Problem wieder beschäftigt, sozusagen, wie muss eine Software sein, damit die bestimmte Dinge leistet, das ist natürlich wiederum ein total umfangreiches, komplexes Thema für sich. Da gibt es wieder nur wenige Fachleute und noch weniger Leute, die programmieren, gibt es, da hast du recht, Justus. Deswegen möchte ich eigentlich die Einbindung oder sozusagen den Weg Richtung Online nicht davon abhängig machen, dass wir an der Stelle schon so oder so weit sind. Ich glaube, das ist ein Prozess, der parallel stattfinden wird. Es wird immer große Fortschritte in der Entwicklung von Software geben. Es wird große Fortschritte in der Überlegung geben, wie das überhaupt alles organisiert sein muss, damit es irgendeinen Sinn macht und nicht bestimmte Effekte auftreten, die in Online-Medien einfach auftreten. Deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoll, am Anfang es nicht zu komplex zu machen, sondern eben vielleicht wirklich mit einem einfachen Forum und einem Wiki-Arguments zu starten oder einer irgendwie gearteten Ranking-Geschichte. Denn die Leute tasten sich ja auch vor. Das ist wie bei normalen Wahlen, die sind deswegen so geil, weil keiner wissen muss, wie die funktionieren. Ich werfe einfach meinen Wahlzettel in diese komische Urne und muss auch nicht Schulze mit Tech-Spoiler verstehen bei einer Bundestagswahl, ich kreuze einfach irgendwelche Leute an. Und es gibt einfach einen optimalen Kompromiss zwischen Komplexität und Einfachheit und Beteiligung und Verständnis und diesen Dingen. Ja, also wenn es immer komplizierter wird, dann hänge ich die Leute einfach irgendwann ab. Entweder machen sie dann gar nicht mehr mit oder sie machen nicht mehr das, was sie eigentlich wollten. Und wenn es zu einfach ist, habe ich eben bestimmte Optionen verschenkt. Aber da ich glaube, dass dieses grundsätzliche Ding in der allerminimalsten Ausführung, die ich jetzt sozusagen am Anfang skizziert habe, schon ein Mehrwert zum Status Quo ist, mache ich mir überhaupt keine Sorgen drum. Ob das noch besser sein kann? Ja klar kann das noch besser sein. Das kann immer besser sein. Das kann sogar um Welten besser sein, in jeglicher Hinsicht. Nur, warum sollen wir es denn nicht erstmal ein bisschen besser machen, in der einfachsten Form, und die Leute mitnehmen an der Stelle schon, weil dann fangen die schon mal an. Wenn ich erst praktisch, das ist der Unterschied zwischen Basar und Kathedrale, so ein ganz bisschen. Also ich habe nichts dagegen, dass sich kundige Leute zusammentun, genau überlegen, was für eine Software sie da jetzt machen. Ein einfaches Forum mit irgendeinem Mod oder meinetwegen auch nur Wiki-Arguments, all das. Weil selbst wenn diese Online-Phase im Extremfall, wenn wir es ganz scheiße machen, gar nicht die Komplexität reduziert, was ich für extrem unwahrscheinlich halte, haben wir immer noch den Vorteil der 4 Wochen. Ja? Und wenn wir den Vorteil der 4 Wochen haben und eine Reduktion von Komplexität, zum Beispiel durch Wiki-Arguments, und sogar mindestens die gleiche Beteiligung, die ich jetzt mal unterstelle, was aber nicht notwendig wäre, haben wir auf jeden Fall einen Vorteil. Es kann eigentlich fast nichts schiefgehen. Schlimmstenfalls für die Idee wäre es, dass wirklich keiner das Zeugs mit dem Arsch anguckt und wir dann sagen, machen wir es nächstes Mal nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das passiert, weil die Entwicklung geht dahin, wir wollen es ja. Wir sind die Piratenpartei. Ich meine, die Schweden haben in Prag gesagt, irgendwie, als da die Tschechen reingeschrieben hatten, wir entwickeln das Programm im Internet, haben sie gesagt, was soll das Scheiße? Klar, wie entwickeln wir das im Internet? Wir sind die Piraten. Also, ne, man muss den Leuten etwas anbieten, klar, die können das dann nutzen, wie sie wollen. Deswegen ist es schlau, es vernünftig anzubieten. Ich bin auch sehr froh, dass wir überhaupt noch Leute haben, die Dinge programmieren, auch wie BASDEM und andere Dinge, ganz klar. Ich glaube, das ist für diesen Mehrwert jetzt ganz kurzfristig für Neumarkt sowieso noch nicht eingesetzt werden kann in dieser Schwierigkeit, weil all das ist ja noch nicht zu Ende. Entweder nicht entwickelt oder nicht zu Ende ausgebracht sozusagen. Selbst Liquid Feedback ist wahrscheinlich noch nicht so gut angekommen, dass wir das an der Stelle nutzen können oder sollten. Es ist auch gar nicht notwendig, diese Komplexität von diesen Tools jetzt für diesen Teil zu nehmen, aus meiner Sicht. So, der Simon Lange möchte ganz kurz was sagen. Jetzt muss er sich wieder entstimmen. Ja, das habe ich schon was gedacht. Hi. Es geht eigentlich ganz schnell. Und zwar, Justus, du hast gesagt, irgendwie, das wäre ja ein unglaublicher riesiger Aufwand und die Partei hätte kaum Softwareentwickler etc. Dem muss ich leider ein bisschen widersprechen, tue ich nicht gerne, aber ich muss es doch leider tun. Erstmal, Wiki-Argument wurde ja als Beispiel angeführt, es hätte ja unglaublich viele Ressourcen verschlungen bei der Entwicklung. Ich kenne die beiden Entwickler sehr, sehr gut, sind nämlich gute Freunde von mir, Teil meiner Crew. Und ich kann dir sagen, das haben die relativ schnell gewuppt. Also wenn man bedenkt, da war am Anfang nur eine Mannkraft dran und der hat ungefähr für den wesentlichen Kern gerade mal eine Woche gebraucht. Und der Rest waren eigentlich dann immer nur teilweise, immer schrittweise Verbesserungen halt im Dialog mit den Leuten, die es verwendet haben. Also alles, was du jetzt soweit kennst, also auch, dass man die Namen wegschalten kann, dass man nicht mal sieht, die ganzen Options und so weiter, das sind immer Sachen, die eben durch Feedback gekommen sind und in der Regel nie länger als 1 oder 2 Tage Umsetzung gebraucht haben. Also das ist durchaus möglich. Des Weiteren, wir haben viele Entwickler, wir haben aber auch einen, das hat was mit der Parteigeschichte zu tun, ein, nennen wir es mal vorsichtig, ein kleines Motivationsproblem, was damit zu tun hat, eben aufgrund unserer Struktur, dass halt viele Leute in der Vergangenheit oft mal was angefangen haben zu entwickeln, aber dann diese Sachen nachher verworfen wurden und auch Entwickler arbeiten nicht gern für die Tonne. Deshalb ist, glaube ich, das auch wichtig, dass in diesem Fall natürlich erst eine, sag ich mal, eine wirkliche Willensentscheidung auch fällt und dann wirst du auch sehen, dann werden auch sicherlich einige an Entwickler sich diesem Projekt anschließen. Also ich selber würde zum Beispiel auch mitmachen. Gerade kurz als Entgegnung darauf, ja, der Punkt ist, ich weiß, dass das ungefähr eine Woche dauert oder so, was da zum Beispiel als Basis gemacht wurde, aber ich glaube, was die wenigsten hier wissen, ist, dass wenn man sich das bei irgendeiner Firma kauft, dass man dafür 2.500 bis 3.000 Euro hinhaut. Ja, ich weiß, aber die Piraten sind ganz groß in Selbstausbeutung. Also das, wenn sie da Spaß dran haben, dann fluppt das schon. Und das wundert mich. Also du bist nicht bereit, 2.000-3.000 Euro an Mannkraft zu spenden? Aber nein, das nochmal zu sagen, dieses was Justus sagte, basierte ja darauf, dass ich so flaps gesagt habe, dass wir haben, das kostet nichts online. Das war natürlich nicht gemeint, dass Software nichts kostet oder auch Manntage nichts kosten, sondern das war in dem Sinne gemeint, dass wir da unendlich viel Raum haben in dem Sinne. Wenn du ein Forum machst, kannst du eben 1000 oder 2000 Accounts hosten mit wenig Unterschied im Vergleich zu, dass du in Neumarkt einen Raum für 1000 oder 2000 Leute bestuhlst. Ja, also der Raum online, das Land ist sehr vermehrbar im Vergleich zu existierendem Grundbesitz auf der Erde. Und wenn du einmal etwas hast, kannst du es eben in allermeisten Fällen sehr, sehr günstig ausweiten auf größere Nutzerzahlen. Also so ist das gemeint. Mit online ist es einfacher und unproblematischer. Ne? Also nicht, dass das jetzt in den falschen Hals kommt. Ja, deshalb habe ich es gesagt. Der Simon hat es ja auch gesagt. Das ist ein Wertschätzungsproblem. Und ich denke, das sollte sich vielleicht jeder mal in den Hinterkopf rufen, dass selbst vermeintlich simple Software ein erhebliches Investment auf Seiten des Programmierers darstellt. Ja? Das kann ich nur unterschreiben. Also das ist halt, wie gesagt, ein generelles Problem. Wie gesagt, in der Vergangenheit hatten wir schon öfter mal solche Fails in der Planung von Projekten bei einer Partei. Und sowas sollte halt generell vermieden werden, weil es nachhaltig gesehen sowas immer zu sehr großen Negativ-Impacts führt. Das heißt also, dass Leute auch wirklich teilweise jahrelang nicht mehr an Projekten mitentwickeln oder überhaupt mitarbeiten, wenn sie merken, dass ihre Arbeit, wie du schon gesagt hast, nicht gewertschätzt wird, sondern wie gesagt ein Klo runtergespült wird, weil halt mit Anlass einfach mal, aus welchen Gründen auch immer, bevorzugt wurde und vorher nicht ganz klar die Beauftragung oder wie auch immer die Verantwortung für ein Projekt klar geregelt war. Das ist so. Das ist so, kann ich nur bestätigen. Entropie. Okay, ich habe ein paar Kommentare zu vorherigen Rednern. Der Vergleich mit Schweden und anderen Ländern hinkt, weil nur Deutschland hat als einziges Land im Grundgesetz den Artikel 21, der die innerparteiliche Demokratie vorschreibt. Und da sind dann gewisse Dinge gebunden. Zweitens gab es vorher die Diskussion, was machen wir eigentlich, wen schließen wir von der Diskussion aus? Ich denke, man sollte tatsächlich auch externe Experten zulassen. Die dürfen sich registrieren und was reinschreiben. Aber die Bewertung sollte den Stimmberechtigten vorbehalten sein. Also wenn es darum geht, zu sagen, wie wichtig ist der Antrag auf der TO zum Beispiel oder wie wichtig ist das Argument, das dürfen nur die Stimmberechtigten machen, damit man sich auch vor Trollen schützen kann. Dann gab es noch den Kommentar von Jens, ja, das könnte langfristig die Parteitage ersetzen. Das denke ich auch nicht, dass das eine gute Idee ist, und man sollte es auch nicht so verkaufen, weil Offline-Parteitage haben halt auch wirklich eine soziale Funktion. Für viele Leute dient es wirklich dazu, andere Piraten zu treffen und neue kennenzulernen. Und deswegen sollte es nur immer eine Ergänzung sein. Und ich denke, man könnte das auch so regeln, dass man sagt, man nennt es nicht Online-Parteitag, sondern besser einen vorbereiteten Parteitag, in dem die Vorbereitung hauptsächlich online geschieht, aber auch lokal geschehen kann, zum Beispiel in Stammtischen und, sagen wir mal, Antrags- und Konferenzen. Also indem man ein einheitliches Konzept entwickelt, was dazu führt, dass, wenn die Leute am Parteitag erscheinen, eigentlich schon der größte Teil der Aussprache geschehen ist. Und dann könnte man solche Werkzeuge wie ELBS oder so einsetzen, wo man gleich am Anfang des Parteitags schriftlich abstimmt und sagt, also wo die Mitglieder abstimmen können, ob sie dem Antrag bereits jetzt zustimmen können, weil sie vielleicht schon davor alles diskutiert haben, oder ihn ablehnen würden, oder ob sie noch weitere Diskussionen brauchen. Und wenn eine Mehrheit ja stimmt, also keine weitere Diskussion braucht und auch nicht nein stimmt, dann wäre der Antrag einfach schon angenommen, ohne große Diskussion. Das wäre so eine Möglichkeit, auch einzelne Anträge schon mal gleich abzustimmen und die restliche Zeit für anderes zu nutzen. Ganz kurz, ich will noch zwei Punkte ganz schnell nachreichen, wenn ich darf, zu dem, was Entropie gerade gesagt hat. Also das eine ist, mit den externen Leuten und die Meinung in der Diskussion von externen, also Nichtmitgliedern zu hören, finde ich erstmal sehr gut. Allerdings muss dabei gewertet sein, dass man weiß, woher diese Personen kommen. Das heißt, es muss auch dort eine Art von Registrierung stattfinden, damit wir zum Beispiel Lobbyisten, also Interessenvertreter eben auch kenntlich machen können, weil es ist natürlich zur Gewichtung ihrer Position nicht ganz unwichtig. Das zweite war, fuck, jetzt habe ich es vergessen. Es fällt mir schon wieder ein, nicht aufhören zu reden. Next. Wir haben, glaube ich, gar keinen Next. Belze, bist du noch da? Ich glaube nicht. Ansonsten würde ich nämlich vorschlagen, dass wir hier, dass der Jens noch etwas am Schluss sagt und dass ich mich am Schluss bedanke und diesen ganzen Fu machen und dass wir dann die Aufzeichnung, weil die ist knapp 2 Stunden lang, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich jemand das alles anhört, aufhören und dann einfach so weitermachen, weil erfahrungsgemäß sprechen dann einige Leute, die hier in der Aufzeichnung sprechen. Ja, dann ganz herzlichen Dank für den kurzfristigen Termin von Kira. Eine kleine Anmerkung hier, heute sollte ursprünglich der Udo Vetter sprechen an dem Tag und sich gegen relativ absurde Vorwürfe wehren, dass er irgendwelche Mandanten als Jurist, als Anwalt angenommen hätte. Ich glaube, wir können dann gemeinsam sagen, dass das absurde Vorwürfe sind und er sich da nicht gegen rechtfertigen muss, wenn er seinen Job tut, wie das vorgesehen ist in unserem Rechtsordnung, die sich ganz gut bewährt hat. Ich danke aber an die der großen Beteiligung, obwohl es sehr viele prominente Parallelveranstaltungen gab. Vor allen Dingen danke ich auch den Beteiligten aus Bayern und Baden-Württemberg, die echt ein super, also aus meiner Sicht mich sehr nach vorne gebracht haben hier und auch mich sehr zuversichtlich stimmen, noch zuversichtlicher, als ich das nach Kira ohnehin schon bin, dass wir tatsächlich da in allen Bereichen der Partei in eine ähnliche Richtung gehen, um uns zu verbessern. Das finde ich absolut genial. Und ja, freue mich, dass wir das vielleicht schon für Neumarkt einsetzen können, wenn sich vielleicht bestimmte Leute durchringen können, das als Ergänzung auch zur Initiative Gemeinsames Wahlprogramm zu sehen, um die Qualität weiter zu verbessern. Denn wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm auch dazu dient, bestimmte Anträge in bestimmte Kategorien einzusortieren, nämlich die, deren Vorgabe wir in Bochum ja mit Sebastian Nerzens Antrag schon sowieso vorgegeben haben. Insofern noch eine kleine Ergänzung zu dem, was gesagt wurde. Ich glaube sehr wohl, dass wenn alle diese Anträge eingeordnet sind, auch Leute, die ein ganz bestimmtes Interesse haben, sehr viel einfacher aus ihren 700 Anträgen in einem fiktiven Forum in den Bereich weiß ich was für Politik, Drogenpolitik reinfinden und da sind es dann auf einmal nur noch 20 und dann ist es auf einmal auch sehr viel übersichtlicher geworden, nicht direkt durch den Online-Parteitag, sondern durch Dinge, die man eingebunden hat. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, Kira, dass sich das jemand 2 Stunden anhört, sonst hätten wir es ja gar nicht aufnehmen müssen, aber sonst danke ich euch und vielen Dank, Ende der Aufnahme, ciao, ciao. Ganz, ganz genau, du musst doch da bleiben. Ich bleibe hier, ja. Ciao für die Aufnahme. Es war heute wirklich sehr konstruktiv, weil ich habe gedacht, es würde die ganze Zeit darum gehen, wie man die Sockenpuppen basteln kann und wie man das Ganze irgendwie in die Knie zwingen kann. Und das finde ich heute wirklich ganz toll, weil da positiv drüber diskutiert wurde und wirklich konstruktiv. Hat man ja nicht immer. So, genug der Komplimente. Ich höre jetzt auf, dann können wir uns wieder beschimpfen. Ja, so ist. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.